Wissen. Alter, Kitsch, hallo. Ah, klasse. Ich finde Shane. Hast du so Kitsch, Shane, für den du dich schämst, den du nicht trauen würdest, immer zu spielen? Nee, überhaupt nicht. Nee, ich stehe eigentlich immer dazu, dass ich Kitsch richtig mag. Also wenn er gut ist. Also es gibt ja natürlich so doofen Kitsch, aber so, es gibt so Sachen, die so richtig ans Herz gehen und die dürfen ruhig kitschig sein, finde ja ich. Hm, finde ich richtig schön. Und gibt aber keinen Kitsch, der bei dir nicht in die Sendung passen würde, sondern da bist du dann schon, sagen wir mal, sendungsrein kitschbewusst. Naja, kommt drauf an. Es gibt natürlich auch, also ich meine, Bon Jovi ist auch Kitsch, das ist richtig schlimmer Kitsch. Mhm. Also das passt dann nicht irgendwie. Also es hat so jeder halt so sein Kitschverständnis. Ja, aber zu Hause so zum Abwaschen? Was? Dann schon, Bon Jovi? Da läuft dann schon Bon Jovi. Naja, wenn es bei Fritz läuft, ja. Okay, weil ich zum Abwaschen und. Ach so, aber höre. Selber würdest du es nicht einlegen? Nee, nie. Andersrum, ich habe doch gefragt, ob mit Kitschip, den du selber nicht spielen könntest in deiner Sendung, der dir aber doch sehr am Herzen liegt, den du vielleicht zu Hause nur hörst. Ach so. Wo dann, sagen wir mal, die neue Freundin sagt, aber Martin, das hätte ich nicht gedacht, alter Britpopper. Naja, es gibt, würde mal sagen, so eine Menge von diesen kitschigen Sängern, so. Andy Williams, Adamo und sowas. Das ist dann so nach zwei Stücken immer ein bisschen viel in der Sendung, ne? Aber die habe ich richtig viel zu Hause. Ey, wenn ich das gewusst hätte, Engelbert. Ich hätte natürlich, wie heißt du denn hier, der Schmetterling aus Paris, von der Seine? Mireille. Nee. Ja klar, Mireille, Martin mitgebracht. Ja, Mireille ist schön, ja. Ja. War die erste Platte, die ich geschenkt gekriegt habe. Ehrlich? Martin von Mireille Mathieu, ja. Ach so, ja, dann klar, als Single so. Vom Geburtstag, ja. Und seitdem hat sie dich auch begleitet, dein Leben durch? Irgendwo schon, ja. Also im Kessel, ne, früher. Gab's dann so Aussetzer? Also mir passiert immer, dass ich irgendwie dann so bestimmte Musiken irgendwie 10 oder 15 Jahre nicht höre und dann aber wieder entdecke und dann aber irgendwie ganz anders auch höre. Also mir ging's so wenn wir bei der französischen Sprache bleiben, bei Adamo ging's mir so, ne? Also als Kind irgendwie tierisch viel gehört, so im Radio. Der war auch immer im Kessel Buntes, genau, war der auch immer. Genau. Standardgast. Du. Und dann habe ich den irgendwie jahrelang überhaupt nicht mehr gehört und dann plötzlich irgendwann so, als man so anfing, sich so für richtige Kunst zu begeistern, irgendwie wieder entdeckt. Adamo ist schon richtig Kunst. Adamo ist richtig große Kunst. Ist richtig Kunst, ja? Richtig Kunst, ja, echt. Wobei, also ist schon noch irgendwie Orchesterarrangements und irgendwie so die Stimme, die. Ist aber schon noch so ein bisschen Abstand zu sagen, war Gainsbourg oder Jacques Brel oder. Kommt drauf an, welchen Anspruch man hat. Wenn man sowieso Popmusik liebt, dann würde ich da gar nicht mal so große Unterschiede machen. Da finde ich alle gut. Also Gainsbourg und Jacques Brel natürlich auch großartig. Aber ich finde da qualitativ irgendwie nicht so unbedingt einen Unterschied. Ist immer so eine Frage, wie man selber so, was man für einen Anspruch hat. So ein Zwischenreich gibt es im Deutschen kaum, wa? Nee, das ist komisch, das klappt irgendwie. Wobei, nicht. Manfred Krug eigentlich. Krug war der ist, glaube ich, so genau auch auf der Mitte, so zwischen Schlager und Chanson und großartigen Arrangements. Die 4 Amiga-Platten von Krug waren schon ziemlich gut, ja. Ja. Stimmt. Aber es ist, bei uns ist immer so der Bruch so zwischen Schlager und richtig guter Unterhaltungsmusik, der ist bei uns relativ groß. Da gibt es nicht so, der verschwimmt nicht so wie bei den Franzosen zum Beispiel, ne? Das ganze Chanson-Zeug irgendwie, das ist bei denen für ein schon breiteres Publikum auch nicht so doof wie bei uns. Habe ich ja neulich bei Johnny voll auf Granit gebissen, wie bei dir ist. Hast du schon mal versucht, Heino Eller relativ vorurteilsfrei zu hören? Ey, der ist gerade dieser Tage irgendwie gestorben. Ich glaube, nächste Woche. Am 9. Oktober ist er, glaube ich, vor 5 Jahren gestorben. Wer? Heino. Vor 5 Jahren? Heino ist tot, klar. Quatsch. Ja, vor 5 Jahren. Ach. Doch. Nee, das ist Spaß, oder? Nein, ehrlich, wieso denn? Ach nicht Heino, Roy Black meine ich doch natürlich. Ach so. Oh, jetzt war ich schon voll. Heino ist aber ganz anders. Heino ist doch Trash, wa? Ich meine, Heino kann man hören, ist aber. Heino ist zumindest so, was seine frühere Mode betrifft, irgendwie heute wieder ganz klasse, so die alten Fotos. Aber nee, Roy Black irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, er hat ein paar Sachen gemacht, die man vielleicht auch mit dem heutigen Zeitgeist irgendwie akzeptieren kann. Mhm. Also damals wahrscheinlich hätte ich es nicht gut gefunden, aber. Wenn man die vorurteilsfrei hört, kann schon sein. Hat mich an dem so fasziniert, ist, dass der diese Star-Dasein irgendwie so voll erfüllt. Also von Kitchen-Namen und irgendwie tollem Schlafzimmer und auch Schwiegermutter-kompatiblem Blick. Ja, ist so wie die Frau, die du immer spielst. Hier wäre, so Alexander, meinst du Alexander? Genau, ja. Ist nee, Alexander ist was ganz anderes. Alexander ist eine wirkliche Persönlichkeit. Alexander ist so was, ist wie Frankreich, ist wie, Piaf oder Juliette Gréco. Nur, dass sie irgendwie immer scheiß Texte hatte und eigentlich auch nicht so tolle Musiken, aber es war irgendwie eine Person. Also von daher kann man immer von den einzelnen Songs absehen und muss sich eigentlich bloß Alexandra widmen. Ist natürlich schwer, aber das kritische Genussfähigkeit braucht man dazu. Ah. Ey, und dann sah die so super aus. Stimmt. Ich hab die mal im Fernsehen gesehen, so schwarz-weiß, sie in so einem kleinen Schwarzen. Ich war wirklich hin und weggerissen. Die schönste Frau von der Welt, glaube ich. Wird sowieso Zeit, dass Frauen wieder wie Frauen aussehen. Ja, und dann kommt natürlich auch dazu früher tragischer Tod. Ja, das ist ja sowieso heldenfähig. Wie lange ist das her? Oh, wann ist die Steuer? Ende der 60er, Anfang der 70er. So gruselig, irgendwie Autounfall oder irgend sowas. Also im Grunde die Kurt Cobain der Schlagermusik, aber eben verunfallt. So, Martin, ich habe ja doch noch eine Musik für dich rausgesucht. Mhm. Aber was ich ja vorhin irgendwie sowieso noch fragen wollte, weil du diese ganzen jungen Punk-Bands gespielt hast. Wo kommt denn das her? Warum spielen die auf immer alle wieder Punk? Weiß ich auch nicht. Komisch. Weil Johnny darf man ja da nicht fragen, der sieht das ja ganz PC, wa? So selber ach, als... Ich eher nicht. Ja, nee, deswegen frage ich dich auch. Ja, die sollen bei ja Johnny Spaß hätte ich mir nicht getraut. Nee, weil ich denke mal, die sind alle relativ jung, also die sind irgendwie so 16, 17, 18, 19 und da irgendwann entdeckt man die Musik und da fängt man an, die zu spielen. War ja bei mir nicht anders. Ich bin ja auch irgendwie mit Punkrock groß geworden, mal abgesehen so von Smokey und AC/DC. Und hast du Punk gespielt? Nee. Nee, das nicht. Egal. Also als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich mehr dann so Ska gemacht. Dabei ist es ja doch eher schlicht, war so die drei Griffe, oder? Ja, kann jeder. Ja? Deshalb, vielleicht machen sie deshalb. Ja, aber andererseits, heute müssen sie sich, glaube ich, um Sound kümmern. Ansonsten wird es langweilig, wenn sie bloß so rumschrammeln. Ja, vor allem guten, schlechten Sound zu machen ist auch total schwer. Guten, schlechten Sound zu machen. Aber wenn sie es machen, dann ist es geil, oder? Ja, Pop-Tarts. Ne? Ja. Klasse. Jetzt habe ich dir, glaube ich, also eher das eher Mentalitätspunk. Kennst du die vermoosten Flöten? Mm-mm. Nee? Mm-mm. Ach, kennst du nicht? Mm-mm. Kennst du nicht? Nee. Toll! Oh, jetzt komme ich mir aber großartig vor. Martin Petersdorf kennt die vermoosten Flöten nicht. Hut ab, Schweigeminute. Spannend. Ey, die sind wirklich, die sind groß, also sind auch so zwei, also hier so Berliner Band eigentlich. Also wie alle Berliner zugereist, irgendwo eher so aus dem Süden, können komisch, den Dialekt wa? Nicht verleugnen. Warum können auch in Berlin keine richtigen Bands? Gute Bands, die aus Berlin kommen, so richtig aus Berlin kommen, also hier geboren sind. Ich glaube, so eine große Stadt macht alle tot. Also sagen wir, um auf die Bühne zu steigen, muss man ein bestimmtes Selbstbewusstsein haben und muss auch eine gewisse Substanz haben. Also Selbstbewusstsein haben ja viele, aber dann fehlt so an die Substanz. Also da ist dann, sind dann die drei Schritte auf die Bühne, sind doch irgendwie zu weit. Also da knicken dann die Knie ein, nur ja. So nach ein oder zwei Schritten. Und aber kicken Leute, die nach Berlin gekommen sind, die haben alle einen Umzug hinter sich. Und ein Umzug ist eine wirkliche Leistung. Darum beneide ich alle nicht, also alle Berliner, die von woanders gekommen sind. Die haben wenigstens im Leben wirklich was geschafft. Ja. Im Gegensatz zu mir. Ich bin echt, da bin ich Berlin-Provinzler. Du ja auch, oder? Ja, ja, klar. Immer in Berlin gewesen. Ja, und von hier kommt man auch nicht weg. Wo soll man hingehen? Gibt ja keine Alternative. Aber bei den Hamburgern ist das ja auch nicht anders. Die sind ja auch alle zugereist. Da gibt's ja auch kaum welche, die richtige Hamburger sind. Siehst du? Ich sag ja, Umzug qualifiziert zum Künstler sein. Wahrscheinlich. Wir sollten es mal versuchen. Liebe junge Menschen, mit euren Texten in den Schubladen, zieht erstmal um und dann seht zu, dass ihr einen Verlag kriegt. So, jetzt kommen die vermoosten Flöten. Im Grunde, das ist, glaube ich, also vom Sound her nicht, aber von der Mentalität her auch Punk, Heimatlied. Ja. Kommen sie? Ach, das ist so eine scheiß CD hier, du. CDs sind so die habe ich nämlich, naja, die habe ich selber gemacht. Ein CD-Rekorder? Ja. Echt? Ja. Hast du dir gekauft? Das ist so geil, ein CD-Rekorder, ist toll. Da sitzt du da, wie Geffen zum Beispiel. Kommst du dir vor wie eine große Plattenfirma? Kommst du dir vor wie eine tolle große Plattenfirma? Und ach, dann... Und musst du jetzt da Rechte bezahlen, wenn du das im Radio spielst? Weiß ich nicht, das war doch irgendwie so eine Kassette, da steht ja eine Strophe mit Rechten. Ach Mann, ey, das funktioniert hier echt nicht. Siehst du, ich hab's ja an. Bedienungsanleitung nicht richtig gelesen. Vielleicht sollte ich irgendwie versuchen, den anderen CD-Player zu nehmen? Versuch mal. Ach, ja, klasse, CD-Rekorder. Wie funktioniert denn das? Legst du die Kassette ein und dann nimmst du wie beim Kassettenrekorder? Nein, nee, du musst das irgendwie auf dem Computer erstmal bearbeiten, irgendwie den Scheiß und aufnehmen und so. Ja. Und dann, wie funktioniert das? Ja, und dann hast du das da so, die Soundteile, da hast du dann im Computer und dann hast du hinten einen CD-Brenner, was auch ein tolles Wort ist, finde ich, hast du dann hinten einen CD-Brenner und sagst, jetzt soll er die CD burnen und dann burnt er die. Aber manchmal klappt es nicht. Aber manchmal klappt es auch nicht. Die sind dann offensichtlich manchmal nicht so richtig kompatibel. Die Frau ist mal putzen. Beuge ich mich jetzt der Technik? Putzen hilft. Beuge ich mich diesem Terror des Alters? Ja, ich hab ich gerade gemacht. Nee, ich beuge mich dem nicht, sondern versuche hier nochmal auf dem anderen. Dann haben wir alle drei CD-Player durch. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich deprimiert und singe also selber. Ärgerlich, weil ich dann nie erfahren würde. Wie heißen die? Vermooste Flöten, sind großartig. Mhm. Ah, Kicker. Ah, Kicker. Ja, ihr wusst wie du. Heimatlied. Driving me. bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der richtige Song ist. Wir bringen Songs immer so durcheinander. War sehr famos. Aber ist schon sehr famos, wa? Ja. Ist er das nur oder ist er das nicht? Mädels, jetzt singt mal hier. Ach, das ist auch glaube ich nicht. Ich bin ein bisschen traurig. Lass mal ihn trotzdem laufen. Ich werde widmen dir, Martin. Das ist schön. Danke. War definitiv der falsche Song, aber kann ich auch nichts dafür. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die so cool falsche Songs auflegen können. Was machen wir jetzt? Fangen wir einfach an, wa? Tag, liebe junge Menschen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja. Na, Bend. Die total coolen Moderatoren, die können ja dann immer sagen, so ja, herzlich willkommen zum Beispiel Soundkarten am Dienstag oder zum Blue Moon am Donnerstag oder Freitag oder sonst. Und dann stellen die mal tolle Fragen. Was erwartet uns denn heute in der Sendung? Und jetzt habe ich mir gedacht, wäre immer einen coolen Anfang versuchen. So, Tag, liebe junge Menschen, herzlich willkommen zum Sprechfunk. Was erwartet uns heute in der Sendung? Ein Thema und zwei verschiedene Musiker. Das Thema lautet Terror des Alltags. Ich weiß, das ist im Grunde eine Überschrift, wie man sie auch, sagen wir mal, im Feuilleton der Zeit oder der Frankfurter Allgemeinen oder der Taz oder wie es ich wo lesen kann. Das muss natürlich noch unterfüttert werden. Das werde ich im Folgenden machen. Was erwartet uns noch? Eigentlich zwei Musiken, jetzt aber erstmal noch eine untypische dritte, Sophie Reuss. Auch von meiner schicken, selbstgebrannten CD. Das gibt's nämlich nur als Kassette, Kinder. So tolle Musik. Das ist nirgendwo zu kaufen, die hab nur ich. Step into my heart. Hey Kinder, herzlich willkommen. Thema ist klar, war Terror des Alters, wird gleich noch erklärt. Zum Musikblick unbedingt noch was sagen, weil heute ist es quasi bikulturell Paarlauf. Nur zwei Musiker werden hier zu, wie sagt man, zu Wort, kann man ja, zu Wort und Note kommen. Das ist zum einen völlig klar, muss ja sein, sie hat in dieser Woche, nee, Anfang letzter Woche, eine neue Platte rausgebracht. PJ Harvey. Von der werde ich irgendwie eine Menge hier spielen, von der neuen Platte, aber auch ein bisschen von dem alten Kram, weil ich immer denke, da bin ich Missionar, das ist tolle Musik, die muss hier predigt werden. Andererseits ist die neue Platte wieder ein bisschen künstlerisch geworden. Im Grunde, als Fan von PJ Harvey, denke ich, würde ich ihr schon immer wünschen, dass sie ein großer Popstar wird. Freue mich aber andererseits natürlich auch darüber, dass er eigentlich kein großer Popstar ist, sondern ihre Geschichten ziemlich stringent durchzieht. Eine Platte, von der man ja nicht so genau weiß, ob es wirklich eine PJ Harvey-Platte ist oder ob es eine Polly Jean Harvey-Platte ist. Auf der die Songs von der neuen Platte, da sind nur die Texte von ihr, die Musiken hat John Parrish gemacht. Und sie firmiert auch nicht als PJ Harvey, sondern als Polly Jean Harvey. Und die andere Musik, die wir hier heute hören werden, ist, das ist mir schuldet meinem eigentümlichen Assoziationsverwandtschaftskonstruktion, die ich gerne mache. Ich habe mir neulich wieder mal überlegt, wie ich meine Bücher sortiere. Das Schlimmste ist, glaube ich, nach dem Alphabet. Man kann sie sicher so nach all meinen Genres sortieren. Und dann gibt's aber immer, glaube ich, so geheime Verbindungen, die überhaupt nicht auffallen. Und denen will ich mich hier heute hinnehmen. Die andere Musik, die hier heute gespielt wird, ist Daniel Johnston. Und ab und an kommt vielleicht auch noch ein kurzes Gottfried Benn-Gedicht dazwischen, weil ich irgendwie gerade inzwischen wieder mal Gottfried Benn wiederentdeckt und lieben und schätzen gelernt habe. Kommt, reden wir zusammen. Wer redet, ist nicht tot. Es züngeln doch die Flammen schon sehr um unsere Not. Kommt, sagen wir die Blauen, kommt, sagen wir das Rot. Wir hören, lauschen, schauen. Wer redet, ist nicht tot. Allein in deiner Wüste, in deinem Gobi-Grauen, du einsamst keine Büste, kein Zwiespruch, keine Frauen. Und schon so nah den Klippen, du kennst dein schwaches Boot. Kommt, öffnet doch die Lippen, wer redet, ist nicht tot. Turn the corner and I'm on fire. PJ Harvey von ihrer ersten Platte Dry, Sheila Nagik. Und wir machen jetzt weiter. Jetzt kommen ja gleich die Nachrichten, aber vielleicht sollte ich trotzdem mal die Telefonnummer durchsagen. 0331 für Potsdam 74 81 110. 0331 für Potsdam 74 81 110. Ich kann sie auch ansagen lassen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Meine Frage an euch lautet heute: Wie sieht die terroristische Fratze des Alltags aus, wenn sie euch gegenübertritt? In welcher Gestalt tritt der Alltag terrorbereit euch gegenüber? 74 81 110 ist hier die Telefonnummer. Als erstes jetzt aber das, der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. So. Scheißwetter. Tag Jürgen. Tag. Na, wie geht's? Johnny fehlt mir. Ja, hat angerufen, ist krank, kommt halt nicht. Aber ich habe einen Drumcomputer mitgebracht als Ersatz. Sehr schön. Was spielst du denn da? Klingt gut. Das ist, kenn ich doch, ist doch, DAF. Deutsch-amerikanische Freundschaft, ne? Ja. Ja. Und wozu spielst du das jetzt? Ja, wozu, weiß ich auch nicht. Naja. Hauptsache Musik. Willst du eine Coverversion machen? Ach, na super, klar. Schön. Und wieso? Warum? Weshalb? Aus Überschwänglichkeit. Oder aus Freude am Leben. Aber findest du nicht auch, dass irgendwie immer ein bisschen Verrat ist, gute Songs zu covern? Inwiefern? Na, ist man nicht irgendwie Kumpel an Scheißer, wenn man geistesverwandte Musiker einfach so kopiert? Ja, weil man dessen Vertrauen genießt. Ja, nicht unbedingt, wenn die dich nicht kennen. Ja, der, den man verrät, dessen Vertrauen hat man ja, sonst wird er kein Verrat. Stimmt eigentlich, ja. Du genießt also das Vertrauen der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Ja, das heißt, man kann auch jemanden verraten, den man nicht kennt. Ja, stimmt. Du kennst sie ja auch nicht. Ja. Und ist dir schon was zu der Coverversion eingefallen? Dass zum Beispiel der Begriff des Coverns wirklich nur in der Popmusik funktioniert. Nee, ich meine jetzt speziell zu der, die du vorhast zu machen. Also zum Beispiel so die Art, wie die Fugees covern. Und Katja Epstein, Dings covert hier. Wer hat mein Lied so zerstört? Ja, genau. Wir zerstören das Original. Clash of the Cover DJs. Ja, totaler Verrat am Original. So Trash-Kultur. Denunzianten-Trash. Hör mal schön zu. Ja. Jo. Das System. Pilge Bauer. Jimmy Hendrix. Das System. Super! Party machen, Party machen. Party machen, Party machen. Genau! Super, Jürgen! Das System. Jimmy. Jesus. Genau! Wer immer? Das System. Jawohl. Super. Ach, das macht Spaß. Ja, doch wieder einen systemkritischen Song gesungen, habe ich festgestellt. Die jungen Menschen punken rum. Hier der erste Titel, also nicht der erste, sondern eigentlich der vierte Titel von der großartigen Polly Jean Harvey und ihrer neuen Platte, die sie zusammen mit John Parrish gemacht hat. That's my way. It starts at daylight. I see him before my sad eyes. I hear him breathing. Fritz with Martin. This is Nigel from Dodgy. Fast pünktlich, 22.31 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Friedensdemonstration. 50.000 Menschen forderten am Abend in Tel Aviv den israelischen Premier Netanyahu auf, den Nahostkrisengipfel nicht scheitern zu lassen. Auftakt. Mit einem Dreiertreffen bei US-Präsident Clinton haben am Abend die Beratungen in Washington begonnen. Clinton kam mit Netanyahu und PLO-Chef Arafat zusammen, nachdem er beide zuvor einzeln empfangen hatte. Netanyahu hat für einen Gewaltverzicht Verhandlungen mit den Palästinensern angeboten, eine Schließung des umstrittenen Tunnels in Jerusalem aber abgelehnt. Aktionstag. Fast 150.000 Metaller protestierten in Deutschland gegen die geplante Lohnkürzung bei Krankheit. Betroffen war vor allem der Daimler-Benz-Konzern, der das neue Gesetz als erster großer Metallarbeitgeber ab sofort anwenden will. Eröffnung. In Frankfurt am Main begann am Abend die 48. Buchmesse. Mehr als 6.800 Aussteller aus aller Welt bedeuten einen neuen Rekord. Im Mittelpunkt der diesjährigen Messe steht Irland. Sport. In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals gab es am Abend folgende Ergebnisse. Hertha BSC Stuttgart nach Elfmeterschießen 4:5, Düsseldorf-Hamburg 1:4, Hannover-München 1860 2:4, Waldhof-Mannheim-Freiburg 0:1, Schalke-Bochum 2:3. Wetter. In dieser Nacht Regen, Temperaturen um 10 Grad, morgen stark bewölkt, wieder regnerisch um 12 Grad. Verkehr. Derzeit haben wir keine aktuellen Meldungen, weiterhin gute Fahrt. Das war ein ziemlich kurzer Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Hi, it's my Carsten Verandis and you're listening to Mann on Fritz. Hey, na das ging mir aber zu schnell. Darauf bin ich ja nicht eingestellt. Und mal jetzt, dann spüre erstmal ein bisschen Musik, oder? Ja? Nochmal PJ Harvey? Hm? Ah, klar, warum nicht? Einst, wenn der Winter begann, du hieltest von seinen Schleiern, den Dämmerdörfern, den Weihern, die Schatten an. Oder die Städte erglommen Sphinx, blauen Schnee und Meer. Wo ist das hingekommen und keine Wiederkehr? Alles des Grams, der Gaben früh her in unser Blut. Wenn wir gelitten haben, ist es dann gut. The crazy world of music. Wer ist das denn? Na, der von der Joghurt-Werbung. Quatsch. Der würde nie Werbung machen. Der singt doch immer noch mit dieser Band. Wie hießen die noch? Ach, die? Das waren doch die anderen. Die hießen so ähnlich. Die mit der Sängerin. Die hatten doch gar keine Sängerin. Natürlich hatten die eine Sängerin. Erzähl doch nicht. Ja, sag mal, merkst du noch was? Da, jetzt geht's ja wohl völlig los. Ich hab so null Ahnung von Musik. Wir wissen nicht, wie diese beiden ihr Problem lösen. Wir empfehlen Dr. Pop. Jetzt täglich bei den Radiofritzen. Was ihr schon immer über Musik wissen wolltet, aber nie zu fragen wagtet. Einmal Bescheid. Dr. Pop. Sprechstunde morgens 20 nach 7 und abends 20 vor 6. Montag bis Freitag bei den Radiofritzen. Stellt eure Fragen an Dr. Pop. Fritz, Postfach 909000, 14439 Potsdam. Die besten Fragen werden mit einer Wollmütze prämiert. Dr. Pop. Der Arzt, dem die Hörer vertrauen. Ansonsten nicht vergessen, hier seid ihr in einer Sendung, wo ich die Fragen stelle. Oh, you twitch! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Na, die Fragen, die ich stelle, also sind ja sicher mehrere, aber die eine Frage, die ich stelle, die ich euch stelle, ist: Ist der Alltag echt so gemein, wie er immer scheint? Das ist, was ich an Daniel Johnst so schätze, dass er wirklich versteht, die existenziellen Fragen zu stellen. Er ist, glaube ich, ein großer, unbekannter Star. Ich weiß nicht, ob der umgezogen ist. Auf jeden Fall kommt er aus Austin. Hi, Tina. Hey. Hi. Na, Wäsche aufgehängt? Nein, abgenommen. Abgenommen? Ja. Ja, das ist doch Alltag, wie man ihn sich vorstellt, oder? Genau. Also, das ist kein Terror. Das ist kein Terror, nö. Oder? Nö. Das ist ja, also das ist doch auch einer der wenigen Momente im Alltag, die so Anlass zur Zerstreuung bieten, oder? Ich meine, richtig, ja? Also ich bin nur jedes Mal ganz begeistert. Naja, eigentlich drücke ich mich immer davor. Also bei mir hängt immer ewig rum Wäsche. Wie lange hängt die bei dir im Durchschnitt? Naja, bei mir hängt die im Durchschnitt eine Woche, würde ich sagen. Ach, ja, dann bin ich ja doch gar nicht so schlecht im Mittel. Ja, ich habe auf eindringliche Wünschen meines Freundes wird abgenommen, weil wir gerade umziehen und hier us räumen. Und er gesagt hat, also ich soll das jetzt mal machen, damit das nicht so im Weg rumsteht. Ach so, weil er räumt? Er räumt und so, dass, die Wäsche auf. Dass dann irgendwie klare Arbeitsteilung ist. Ja, ist ganz ein bisschen. Ja? Ja, ist jetzt aber nicht so, dass er, sagen wir, morgen neue Unterwäsche braucht und denkt, wenn er sich neue, also einfach dann auch gewohnt ist, wenn er neue Unterwäsche nimmt, dann aber immer nur aus dem Schrank oder dann von dem Stuhl, wo du ihm die Wäsche zurechtlegst. Wahrscheinlich eher letzteres. Das ist aber auch schade, warte, das sind doch so schöne Rituale, die völlig außer Gebrauch geraten sind, oder? Ich finde überhaupt, dass man mit den Ritualen wieder aufnehmen sollte. Aber wir haben jetzt ein schönes eingeführt. Wir lesen wieder zusammen. Was heißt denn, ihr lest zusammen? Ja, wir lesen ihr könnt euch vor. Wir lesen, ach so, ihr lest. Millers, ihr spür für Fräulein Millers, ihr spür für Schnee von Peter Höck und das lesen wir zusammen und das finde ich schau. Also das dauert natürlich ein bisschen länger. Ja, was? Und wer liest dann vor? Ja, wir, also im Wechsel. Immer abwechselnd? Ja. Und wenn ihr dann nicht, und wenn ihr dann nicht mehr kann, liest der andere vor? Genau, so ist es. Aber das Problem beim Vorlesen ist doch immer, dass wenn man vorliest, kriegt man eigentlich ja nicht mit, was man vorliest, oder? Deswegen, ja, aber es geht eigentlich. Das war bis früher so, wo man, ja. Ich kann mich auch erinnern, aber in der Schule musste man so einen Müll vorlesen, den konnte man auch bei leisem Lesen nicht verstehen. Ansonsten kann man sich ja vom anderen erzählen lassen, was man eben vorgelesen hat. Genau. Ja? Und dann ist man auch gleich in so einem Gespräch drin. Eben, man kommuniziert wieder miteinander. Und außerdem kann man immer sagen, wer war denn das jetzt und warum hat er die große Nase oder wie oder was? Ja. Ist denn jetzt, sagen wir mal, diese gemeinsame Vorlesen, ist denn das der wirkliche Kick eurer Beziehung? Das ist der absolute Kick unserer Beziehung. Ach, Kick? Ja. Nee, ich habe ja Kit gefragt. Kit? K-I-Doppel-T. Ach, das ist ja, das sind so jetzt die Insider-Begriffe, was sagt mir ja nichts. Kit? Sagt ihr nichts? Nö. Kleberleim, ach so, das ja, so in der Fensterkit, ja. Also ja, ist was anderes als Fensterkits. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was Fensterkits sein könnten. Das ist der Kick. Ach, das ist der Kick. Und was ist der Kit? Ja, Kit ist, was ist eben Love Forever, war, würde ich sagen. Ach ja, wirklich? Na sicher, was ist denn der Kit in deiner Beziehung? Was ist denn das für eine blöde Frage, ey? Nee, also schon. Weiß ich nicht, also du kannst ja auch sein, dass du eher ein entspanntes Verhältnis dazu hast und sagst, ja, sieht zwar scheiße aus, aber hat Geld. Und kann mir Sicherheit bieten. Nee, wir lachen grad. Und dann lesen wir auch. Auf die Schenkel. Nee, und dann lese ich auch gerne mal ein bisschen was vor. Apropos Vorlesen, wer liest denn da bei euch immer so theatralisch? Was ist denn das für ein Buch? Wer liest denn? Ach, muss ich wahrscheinlich. Das vergisst man immer wieder. Das ist Gottfried Benn und der liest selber Texte, Gedichte, die er geschrieben hat. Ja, Mensch. Gottfried Benn ist ja einer der ganz, ganz großen deutschen Dichter, muss man ja sagen. Ja, wird ja Zeit, dass der bei Fritz mal vorgelesen wird, wa? Ja, na, aber vor allen Dingen, er liest ja selber vor, das ist ja das Schöne. Das ist ja überhaupt das Allerbeste. Also, ah, liest ja jetzt alles, wa? Auf Thurmann-Konzerten hier, ich habe ja das neulich gesehen. Alle ja, lesen ihr Zeug vor. Ich gebe zu, ist ein bisschen old-fashioned, aber das ist irgendwie, glaube ich, sind so Aufnahmen aus den 50er Jahren. Ja, so hört sich es an. Also, weil der hat auch in 20er Jahren, hat er schon, oder in 10er Jahren hat er schon die größten Gedichte geschrieben. So schön moralisierend, ja. Hm? Moralisierend? Er ist ja eigentlich eher, im Grunde, also in gewisser Weise eher amoralisch. Ja, von ihm stammt der Satz, der Mensch das Schwein. Ein großartiger Satz, den er im Alter auch nicht mehr so gerne gehört hat oder nur noch mit einigen Gläsern Alkohol ertragen konnte, dass er den mal gesagt oder geschrieben hat. Ja, aber ich meine, wie er vorhin meinte, also wer liest, wer spricht, ist nicht tot. Ja, gut. Ja, aber ist doch was dran, ne? Aber andererseits. Ist was dran, aber moralisierend ja, ist nichts trotzdem gesehen. Aber ich finde das ja nicht übel. Ist ja nicht so moralisierend. Ich glaube, der eigentliche Punkt ist ja nur der Unterschied zwischen Sprechen und Reden, oder? Du sagst es. Ja? Oder eben so quatschen. Richtig. Mann, oh Mann, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier irgendwie das Level halten. Ja, ja? Sonst auch, sind wir also hier die Quatschköpfe. Ja? Nee, durch Ben ist ja jetzt doch ein nicht vorgegeben. Na, ich finde auch. Also ist ja doch ein Standard, den, naja. Jetzt müsste ich vielleicht eine clevere Bemerkung machen, wa? Und auf andere große Schriftsteller verweisen. Nö, aber du kannst einfach sagen, einen Standard, der... Naja, den wahrscheinlich außer Standard, uns nicht allzu viele halten können. Den außer uns nicht allzu viele halten können. Ich meine, das ist auch schon mal keine schlechte Basis. Und im Grunde der soziale Hintergrund ist, also so eine Sensibilität, so eine Empfindsamkeit können eigentlich nur Leute entwickeln, die ungefähr eine Woche lang die Wäsche hängen lassen. Genau so sieht das aus. Ja. Ich finde auch, auf den Punkt sollten wir das einfach bringen. Ja, auf den Punk war aber auch ganz gut gesagt. Ja? Hast du vorhin schon Petersdorf gehört, oder? Thema? Weil ich wollte ja eigentlich auch noch was zu dem Fragethema sagen. Wunderbar. Ja, da bin ich jetzt völlig überrascht, dass jemand was zum Thema sagen will. Nein, wobei, aber das sind natürlich so Sachen, die mich dann auch wieder rasend interessieren. Erstens, wie lange deine Wäsche hängen bleibt, weil ich mir auch immer so schlecht vorkomme, oder? Ja, also, halt mal abgewöhnt. Naja, wie hast du dir das? Aber du hast ja offensichtlich einen Partner, der dir da Zuspruch übt. Ja, der sagt, ach, lass doch noch hängen 3 Tage. Ja, die muss ich mal so richtig abhängen, die Wäsche. Die Wäsche muss Oma abhängen, weil wir den ganzen Tag machen, kann ich ja ruhig Oma klar machen. Na sicher. Wir lungern hier rum, wir Slacker, warum die Wäsche nicht? So genau so sieht das aus. Aber. Ey, sag mal, wie heißt der denn überhaupt? Mein Schatzi? Ja. Toni. Und wie sieht er aus in so abgehangenen Unterhosen? In abgehangenen Unterhosen? Na, der sieht immer gut aus, kannst du dir ja vorstellen. Auch in abgehangenen Unterhosen? Der sieht, das ist egal, was der anhat. Hat er eher so Boxershorts oder so wie sagt man dazu? Na, Slips. Schlips. Ein Schlips hat man noch vorne um den Hals rum. Ach, was? Schlipse? Schlips, ja, klar. Der Schlipse hat er auch. Ja, du musst... nur den Schlips an. Hey, Tina, du musst... Das ist nur den Schlips? Nein, nur den Schlips. Ach so, ich wollte ja gerade in der Ernst am allerschwersten auszusprechenden Worte sagen. Na los. Merkst du ja? Nee. Aber sag mal Schlüppi, ohne dass du dir blöde vorkommst. Nee, kann ich nicht. Siehst du? Schlüppi ist ein geiles Wort. Was? Ist ein geiles Wort, aber man kommt sich doch so grenzenlos dämlich vor, wenn man das sagt, oder? Ja, vor allem als Mann, wa? meinst du, es ist eher so ein Frauenwort? Ich finde, das ist ein Frauenwort, ja. Schlüppi? Schlüppi? Schlüppi ist irgendwie ein Frauenwort, aber wir benutzen das. Mensch, Flip war jetzt hier wirklich bloß die Radiovariante. Ja. Im Hausgebrauch wird hier nur Schlüppi verwandt. Ihr sagt dann, ach, sie ist so schön. Naja, nur. Ja, Mensch. Tag, also immer wenn es drum geht, nicht? Ja, das schmeichelt mir ja sehr. Da habe ich ja offensichtlich doch die Fähigkeit, sagen wir mal, nicht nur ins Herz, sondern auch ins Sprachgefühl der Anrufer zu schauen. Und ins Wäschegefühl. Ja, und ins Wäschegefühl. Ich habe dich gleich im Grunde offensichtlich ganz, aber eher so unbewusst als Schlüppisagerin erkannt. Ja, das ist immer so. Das ist immer so. Und aber auch ins Herz geschlossen. Auch da freue ich mich ganz toll. Ja, nee, das finde ich, na, find ich toll. Eine Frau, die eine Woche lang, sagen wir mal, das Zeug da hängen lässt. Bist du jetzt mit deinem Dings da richtig fest zusammen? Oder bist du... doch, durchaus. Also wir sind ja nur gerade gemeinsam rum. Ich denke schon, also im Grunde hat jetzt nicht viel Sinn, wenn ich hier rumbaggere. Ach, bagger ruhig ein bisschen. Ach, nur damit er dann nachher wieder nur mit einem Schlips bekleidet im Schlafzimmer steht, ja? Genau. Und sagt, der Typ hat zwar eine abgedrehte Stimme, aber guck her, Baby. Guck ja? her, Baby, noch. Ja? Gekocht habe ich nicht, aber schau, ich da lieg. Ich habe ja leider, ist ja das heute nicht im Fernsehen. Sag mal, machst du die Sendung im Ohr eigentlich noch? Nee, jetzt ist immer nur Radio. Ja, wa? Aber ist auch toll, ja, oder? Ich auch die Sendung. Ja, aber naja, das Problem ist beim Fernsehen... Toni sagt gerade, Oboa ist keine Konkurrenz. Das können wir jetzt mal hier so über den Äther schicken. Ja, müsst ihr mir nicht sagen. nee, aber das, also Radio ist freier. Weil im Fernsehen musst du ja mal versuchen, deine Sicht unter Kontrolle zu halten. Weil natürlich extrem schwierig ist. Na, versuch doch mal wirklich. Wenn man alt wird. Was heißt hier, wenn man alt wird? Das hab ich nicht gesagt. Du sag mal, ist es in eurer Familie, ist es in eurer Beziehung durchaus schon so, also sagen wir auch üblich, dass man sich gegenseitig schlägt? Naja, sicher, klar. Ja? Eifrige Nicken meines Partners. Ja, findest du nicht, dass. Gegenseitig jeden Abend. Ey, naja, aber findest du nicht, dass jetzt ein Punkt wäre, wo er sich mal eine Backpfeife fangen könnte? Ach, naja, weißt du, ich muss dir ehrlich sagen, das wäre mir echt zu schade, das Gespräch deswegen abzubrechen. Ja. Ach so. Oder soll ich jetzt mal ah nee, das ist nett gesagt. Was? Ja? Aber wollen wir ihm mal vielleicht bloßstellen? Sag ihm doch mal, er soll einfach mal versuchen, 2 Minuten nachdenklich auszusehen. Oder da scheitert er doch spätestens nach 10 Sekunden. Jo, er ist schon nach 1,5 Sekunden dran gescheitert. Schon nach 1,5 Sekunden gescheitert. Nicht möglich. Ja, dachte ich mir, oder? Ja. Der hat doch wahrscheinlich immer so ein affiges Grinsen im Gesicht. Ja. Ja, jetzt gucken die an, oder? Also nicht nur Wäsche und Sprachgewohnheiten, also auch mimische und gestische Eigenheiten meines Partners hast du also haarscharf erkannt. Ja. Ja. Mann, schmeiß den weg, den Kerl. Auf ja keinen Fall, fällt aus. So, Tina, wie ist es denn mit dem, was? Fällt aus wegen Bodennebel. Ach so. Kennst du die Sprüche nicht? Die sind da alle spitze. Also die muss man wissen, fällt aus wegen Bodennebel. Ehrlich? Und fällt aus wegen Treibeis. Ja, das sind die Sprüche, die man kennen muss. Einfach, wenn er sagt, hier ist morgen einkommen, sagst du, fällt aus wegen Treibeis, das ist doch spitze. Also ja, meine, vor allem ja aber nur wenn man in so einer unverklemmten Beziehung wie ihr lebt. Na? Ja, und zack hat man sich schon wieder innegefangen für diese freche Bemerkung und dann lebt man doch einkaufen. Na, wir gehen immer zusammen einkaufen, bei uns gibt es die Diskussion ja nicht. Ach so, naja, dann ist es ja leicht, so eine Sprüche zur Verfügung zu haben, wenn man sie nicht wirklich gebraucht. Naja, doch, also. So, wie sieht er denn aus, der Terror in eurem Alltag? Wann ist ein Alltag für euch terroristisch? Der ist ganz konkret und er sieht so aus. Naja, dass wir sind vor 14 Tagen in Urlaub gefahren und die Nacht vorher... Der Terror sieht als ungefähr 1,80 groß, hat so breite Schultern und ein ewig Grinsen im Gesicht. Klingelt immer an der Tür und wir laufen rein. Ja. Nee, der Terror sah so aus, dass wir in Urlaub fahren wollten und die Nacht vorher hier totaler Randale auf der Straße waren. Und das finde ich einfach mega ätzend. Wir wohnen hier in der Boxhagener Straße, ich weiß nicht, das ist auch durch die Zeitung gegangen, wir waren ja dann nicht da. Ach so, wo dann also quasi... Da haben hier so ein paar Jungs Autos angezündet und so weiter und so fort und das finde ich einfach nur ätzend. Sender. Ach so, Autos angezündet. Na, sagen wir mal, so nächtlicher Lärm, den kennt man ja eher so von Treckern oder von Lastern, die so durch die Straßen rennen. Ja, aber dann ist doch, sagen wir mal, wenn jetzt Autos angezündet werden, ist doch aber dann doch interessanter. Ja, da kann man sich doch dann ans Fenster stellen und rausschauen und hat was davon. Also ich sagen wir mal, so ein blöder Laster. Und rausgeschaut, ich war nicht begeistert. Was nicht begeistert? Naja, gut. Wenn es direkt vor deinem Fenster kracht, irgendwie macht überhaupt nichts. Ah, das ist klar. Aber du musst zugeben, dass es also optisch interessanter ist, als einfach bloß ein Laster, der durch die Straße fährt und die Häuser zum Zittern. Also ich wäre lieber im Bett liegen geblieben. Ja, gut. Na, insofern hast du recht. Also gewissermaßen nächtliche Ruhestörung ist schon jetzt... Nächtliche Ruhestörung durch irgendwelche extremistischen Fanatiker da und dann ein riesen Polizeiaufgebot hier und so und auch so. Da ach, und die machen ja auch Lärm, wa? Wann ist die Polizei schon mal still? Außer wenn sie so Zettelchen verteilt. Die brüllen immer in ihre Walkie-Talkies drin, ja. Ja, und dann wui, wui, wui, wui und so, hä? Naja, die sind hier ganz still angekommen. Musst du dir denken, die Einzigen, die Krach gemacht haben, war die Feuerwehr, die mal ganz kurz da war. Ah ja. Aber das war es dann auch gewesen. Aber das ist ja jetzt, sagen wir mal, also das war ja dann doch eher feiertäglicher Terror im Alltag. Also passiert... Also das ist noch harmlos, meinst du, oder was? Nee, aber ich meine, passiert ja nicht allzu häufig. Nee, naja, wobei hier an der Ecke passiert das relativ häufig. Also wir haben schon ernsthaft überlegt, ob wir den Presse, hier so einen kleinen Pressestand einrichten sollten, irgendwie... Vielleicht noch ein bisschen. Ach so, das ist ja so quasi so ein Journalismus für Imbiss, also ein Imbiss für Journalisten, für Polizisten und Feuerwehrleute. Und Autoanzünder macht. Genau. genau. Ja, aber Autoanzünder, da ist Glaspfand drauf. Ja, oh Gott, das nützt ja nicht viel, ne? Frag dich, wie viel, ne? Jedenfalls. Nee, aber damit kann man doch toll Umsatz machen, oder? Ja, ich hoffe das. Also ich finde es ja immer wieder widerlich, wenn man in irgendwelchen Clubs ist, dann zahlt man 5 Mark für das Bier und dann zahlt man nochmal 2 Mark für das Glas. Ätzend. Ja, und Ätzend, dann, aber ja, Problem, und dann gibt's Strolche, die klauen einem die Gläser. Dann nehmen wir eben deine Gläser immer mit. Ja, und wissen, wenn sie 3 Gläser haben, haben sie eben Bier umsonst. Genau, so ist es. Ja. Naja, und ansonsten finde ich, ist Terror im Alltag auch, wenn irgendwelche alten Frauen oder sonst wer auch immer irgendwelche deutsche Leute eben anderen Leuten erklären müssen, wie sie ihr Leben zu leben haben oder wo sie eine Tür zuzumachen haben oder wo sie gerade auszugehen haben und nicht rechts um die Ecke oder so. Oh ja. Das fand ich ja auch voll nervig. Ja, wann wurde dir denn von solcher Art Terroristen zum letzten Mal das Leben erklärt? Na, das letzte Mal wurde mir das Leben, ja, gerade im Urlaub. Im Urlaub? So ein Arsch. Wo wart ihr denn da? Nee, ein Deutscher, der hat sich da beklagt, weil wir hatten... aber wo wart ihr denn? Jetzt ordet, jetzt wird es peinlich. Nee, sag nicht Mallorca, ja, Mallorca. Nee. Also, warte, ein Schwarzwald? Weil das ist noch peinlicher als Mallorca, Schwarzwald? Nee, Mallorca war nicht schlecht, wir waren auf Menorca. Menorca, ach, Menorca ja. Kann man schon cool sagen, weißt oder? Du? Ja, klar. Also cooler... Ey, man muss das einfach irgendwie selbstbewusst cool sagen. Menorca. Und da war also, wir hatten das eben kurz vorher gebucht, weil wir einfach mal keine Leute sind, die ein halbes Jahr vorher Urlaube buchen und irgendwie ja. Keinen Bock hatten. Na jedenfalls hatten wir ein paar Probleme da mit unserem Zimmer und da musste doch ernsthaft uns da so ein Opi erklären, dass wir uns doch bitte nicht zu beschweren haben, wenn wir so eine billige Reise gebucht haben. Und dass wir dann bitteschön auch ein scheiß Zimmer haben können und ach so, aber nicht die Plätze wegnehmen sollen. Ah ja, aber eigentlich wart ihr die Beschwerer. Wir haben uns bei einer Dame unabhängig von dem beschwert mhm. Und der hat das so mitgekriegt und dachte also ganz dringend, er muss uns jetzt darüber aufklären, wer hier wie wo zu schlafen hat und warum. Und das fand ich einfach nervig und ich habe das Gefühl, dass sowas nur in Deutschland vorkommt. Und in Menorca? Ja, in Menorca eben nur Deutsch. Also ich habe das ja. Ich war manchmal ein bisschen länger im Ausland, aber ich habe das noch nie erlebt, dass mir irgendjemand da was erklären wollte. Das ist ja voll ätzend, ja. Ja. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, bitte. Ja, ich telefoniere noch ein bisschen weiter. Ja. Ja. Ich habe mich gefreut, also mit dem Bagger, das müssen wir leider auch später verschieben, aber vielleicht rufe ich nochmal an. Ja, wenn Schätzchen auf Dienstreise ist. Ja, ist Schätzchen ein Dienstreiser? Eigentlich nicht. Oh. Aber im Oktober haben wir eine Chance, nochmal sehen. Ja, gut. Okay, dann rufst du nochmal an, ja? Gut, tschüss, alles aber pass auf, dass Schätzchen davon nichts mitkriegt, jetzt hier von unserer heimlichen Verabredung. Du merkst also. Du warst klar, schon. Ja, kann man ein bisschen leiser gesprochen, was den Pop betraf. Ich flüstere schon die ganze Zeit nur den Hörer. Vielen Dank, Tina. Also denn. Ja? Tschüss. Und gib ihm einen Schlips raus noch. Ich gebe jetzt den Schlips raus und dann legen wir die anderen Sachen ab. Okay, tschüss. Gut, ciao. So, also damit ist, glaube ich, das Thema relativ klar. Ja, das geht im Alltag vor allen Dingen um die erschreckenden, terroristischen, aggressiven, bösartigen Seiten des Alltags. Wer dazu was zu sagen hat oder meine Stimme oder die jetzt hier diese Stimme erkannt hat oder glaubt, diese Stimme erkannt zu haben. Oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. An jede andere Polizeidienststelle. Ja, Polizeidienststelle ist nicht so ernst gemeint. Ruft hier an, wenn dann. Hallo, Thomas. Hallo. Hallo. Nochmal, hallo. Tag, Thomas. Wie sieht denn dein Alltag so aus? Na, da kommt doch gleich ein Wort mit Doppel-S in der Mitte, nehme ich mal an. Wie, heute der Tag? Nee, so grundsätzlich Alltag. Ach so, Alltag. Nun ja, ja gibt Schöneres. Um 6:30 aus dem Bett trollen, die 6 Uhr. Die Stullenbüchse ins Mäppchen. Ja. Nehme ich mal an. Und dann horte ich in die Schule. Ja. Yep. Oh, bitter, oder? Es ist vor allen Dingen auf Dauer langweilig. Das ist das Schlimmere. Ja, das ist aber ein klassisches Charakteristikum des Alters, dass er langweilig ist. Naja. Ja, dass er grau ist, dass er wie ein träger, grauer Fluss dahinzieht. Ab und an gibt's mal so Strudel. Das sind dann eher so die Tücken des Alltags, die einen drohen runterzuziehen. Und dann gibt's auch, aber das sprengt das Bild, dann gibt's eben Momente, wo der Alltag terroristisch wird und droht einen anzugreifen. Ja. Ja, das habe ich schön gesagt, oder? Ja, das hast du sehr schön. Ich bin leider der Einzige, der festgestellt hat, dass ich das schön gesagt habe. Ich hab's auch noch festgestellt. Ja, du hast mir nur zugestimmt. Naja, Thomas. Was hätte ich Ihnen sagen sollen? Nee, war scheiße. Nee, du hättest schneller sein müssen als ich. Aber ich gebe zu, ist nicht so leicht. Nee, also vor allen Dingen nicht am Telefon, ne? So, Thomas, wie sieht denn bei dir terroristischer Alltag aus? Terroristischer Oder Terrorismus Alltag? Des Alltags? Ja, was, ist da ein Unterschied? Wir wollen ihn jetzt hier nicht diskutieren. Sonst wird es eine Deutschstunde, Thomas. Wollen wir jetzt, soll diese Sendung eine Fortsetzung der Schule mit anderen Mitteln sein? Nein, ich habe ja Ferien. Thomas, diese Sendung ist eine Fortsetzung der Schule mit anderen Mitteln. Oh nee, ist deine Sendung spaßiger als Schule. Sie dient der Belehrung. Ja, an mir ist ein Biologielehrer verloren gegangen. Ja, und? Oder ein Sportlehrer? Nee. Na, unterschätz mich nicht. Naja, also von dem, was ich gehört habe, kann ich nicht sagen, dass in dir ein Sportlehrer verloren gegangen ist. Was hast du denn so gehört, sag mal? Naja, ich höre dich ja nicht im Radio, wie du aussiehst, ne? Das geht ja irgendwie nicht. Na, massig. Ach ja. Im Grunde eher, also von der Statur her, weil Gewichtheber wäre übertrieben, weil Gewichtheber sind ja wieder überladen eigentlich. Ja. Aber schon, ist schon einig dran. Naja, das habe ich aber bisher noch nicht gehört. Möchte ich mal sagen. So im Radio so. Ja, und ich glaube, deine Schmächtchen Hände hätten Schwierigkeiten, meine Oberarme zu umfassen. Mhm, ja, ja. Ja. Na, gut, nee, jetzt. Doch, ja. Ja? Ja. Na so. Gut. Wenn du meinst. Thomas, wann war denn der Alltag das letzte Mal terroristisch zu dir? Terroristisch? Ja. Du meinst jetzt so richtig böse, gemein zu mir? Böse, ja. Ich meine, es gibt ja auch so unauffällige Formen von Alltagsterrorismus, ja? Zum Beispiel einen Anrufbeantworter, auf dem kein Anruf ist, oder? Das ist doch so gemein. Ja, sowieso Anrufbeantworter sind immer gemein. Da, zum Beispiel, da gibt es solche Leute, die sprechen dann drauf, erstmal ja, hallo, und dann quatschen sie los und dann sagen sie, nee, ich bin noch gar nicht da, sprich was aufs Band nach dem Piepton. Das ist zum Beispiel richtig fies. Ach naja, das ist ja bloß so billige, dämliche Schäbigkeit. Ja, ist aber trotzdem fies, oder? Weil dann musst du dich erstmal mal sammeln, dann fängst du wieder von vorne an und dann kommt das nicht alles auf die 15 Sekunden von dem Band drauf. Hm. Und dann musst du nochmal anrufen, dich mal sortieren und dann sie nochmal. Aber das ist jetzt für dich schon terroristischer Alltag? Naja, nee. Aber das ist doch nichts, was einem einen wirklichen Stich ins Herz gibt, was einem wirklich Verletzungen zufügt. Hm, nee. Ja, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, aber es ist trotzdem gemein. Ist trotzdem gemein, da will ich dir zweifelsfrei zustimmen. Ja, ne? Aber nicht terroristisch. Terror ist doch nicht bloß gemein sein. Nee, Terror ist ein bisschen eine Steigerung von gemein. Terror ist doch wirklich ein Angriff auf die eigene Person, Integrität, Glaubwürdigkeit, alles sowas. Ja? Du musst ja jetzt versuchen, der Alltag gewissermaßen maskiert, ja, eine Hasskappe über und stürzt auf dich ein, sagen wir mal, mit einem Beil quasi und fügt dir wirklich tiefe, klaffende Wunden zu. Das ist terroristischer Alltag. Passiert nicht allzu häufig. Andererseits passiert vielleicht doch auch häufiger, als man denkt. Ja, aber zum Glück nicht so häufig, weil es wäre dann gar nicht mal so schön, ne? Wenn das andauernd passieren würde. Ja, sag mal, wenn ich sage Terrorismus des Alltags oder der alltägliche Terrorismus, denkst du, ich will da jetzt über die schönen Seiten des Lebens philosophieren? Nein. Da denkst du richtig, Thomas. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Hör schön weiter. Bitte. Du hast mich letztes Mal schon rausgeschickt. Sag mal erstmal, warum du jetzt jemanden grüßen musst? Ich muss jetzt jemanden grüßen. Warum? Ja. Weil ich das letzte Mal schon mache. Ja. Und ist es jetzt, sagen wir mal, eher ein Mädchen oder ein Junge? Kumpels? Ja. Ach nee, also gibt doch aber nichts öderes, abstoßenderes als Kumpel grüßen. Warum? Oder? Na, Kumpel grüßen ist doch eigentlich ein ganz widerlicher Sport. Ist eine Standardaktion und ist ein widerlicher Sport. Sag mal, wenn du jetzt wirklich ein seelenmäßiges Anliegen hättest. Ja, zum Beispiel, sagen wir mal, deine Großmutter wird morgen 83 und du kannst nicht zu ihrem Geburtstag fahren. Meine Großmutter ist gestorben und ich war auch nicht dabei, weil der blöde Berlin-Marathon hat mich davon abgehalten. Das ist Tragik, hä? Ja, oder Dämlichkeit. Nee, das ist nicht Dämlichkeit. Bist du ganz sicher? Bin ich mir ganz sicher. Hast du auch Leute, die sich, unabhängig von dir, die sich dessen auch sicher sind? Oder bist du der Einzige? Ach so, unabhängig von mir, also jetzt nicht mein Papa oder so? Nee. Nein. Du siehst, du gerätst da jetzt schon in so eine, was die Sicherheit betrifft, in so eine Grauzone. Naja. Thomas, Kumpel grüßen ist abstoßend. Lasst es sein, ehrlich. Grüßen? Nee, Thomas. Warum denn nicht? Nee. Ach, wenn du denn wirklich jetzt, sagen wir mal, emotionelles Anliegen hättest, dann würde ich das ja verstehen. Aber die Besten, die siehst du doch morgen alle wieder, oder? Nein. Nee, sind ja Ferien. Genau. Die siehst du doch zum Schulbeginn gleich wieder. Ja. Ja, Thomas, reicht doch, wenn er die da grüßt. Nee, ja, die sind vielleicht ganz, ja, die sind vielleicht wirklich, die sind doch wahrscheinlich froh, dass sie jetzt dich eine Woche nicht sehen. Danke, danke. Das ist zum Beispiel Terrorismus. Das nee, aber das ist doch eine Frage, hast du dir die vielleicht mal gestellt? Wie? Bist du dir sicher, dass sich deine Freunde nicht also freuen, Leute, dich jetzt mal eine Woche nicht zu sehen? Freunde, die froh sind, dass sie mich nicht eine Woche lang nicht sehen, ja. Das sind ja keine Freunde mehr, ne? Wieso nicht? Das stimmt nicht. Da hast du doch einen sehr schmalspurigen Begriff von Freundschaft. Ich habe auch Freunde, da bin ich ab und an froh, wenn ich die im Vierteljahr nicht sehe. Und um mich dann hinterher noch viel, viel mehr zu freuen, wenn ich sie wieder sehe. Mann, Thomas, du siehst, das Leben hält so einige Widersprüche bereit. Das ich danke dir aber für die Aufmerksamkeit, mit der du hier meinen Ausführungen gefolgt bist. Ja. Ja? Und die Kumpels müssen jetzt ungegrüßt sein. Lass ihnen ihren Frieden. Die genießen die Ferien auch. Das weiß ich. Ja, die merken ja, dass Schule ist, merken sie ja daran, dass sie dich sehen. Tschüss, Thomas. Tschüss. Und ja. Ach Mensch, jetzt habe ich, aber ich wollte jetzt das Untwortig nicht abschneiden, das tut mir leid. Also nicht, dass ich hier einen besonders schäbigen Eindruck hinterlasse. Hi Daniel. Hallo. Ach, hat er aufgegeben, der feine Herr, du. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Oliver. Tag, Oliver. Na, ich wollte mal einen richtigen... Jetzt sag nicht, dass du ein Kumpel von Thomas bist. Nee. Und froh bist, dass er nicht grüßen durfte. Nee, ich habe zum Beispiel heute richtig Terror. Halt, Alltag, warte mal, wie findest du Kumpelgrüßen so grundsätzlich? Naja, kommt drauf an, wann. Naja, jetzt zum Beispiel hier. Na, hier nicht so gut. Passt nicht, wa? Das bringt so ein bisschen den Rhythmus der Sendung ins Stocken, oder? Mhm. Zack, ja, ich geh mal runtergeschmissen. Ich verrate ja nicht, was ich runtergeschmissen habe. Hat man das gehört? Nö. Ach, schade, weil das ist, ich glaube, das ist ja auch eins der Faszinosi, die das Radio als Medium überhaupt ausübt, dass so Geräusche entstehen oder Geräusche da sind, deren Ursache man nicht so unmittelbar kennt. Zum Beispiel, also das war zu hören, oder? Ja. Ja? Und man weiß nicht, woher das kommt, oder? Oder so? Hast du jetzt eine Vorstellung, was das für ein Geräusch ist? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, oder? Voll rätselhaft. Du redest doch nämlich an, gleich ins Träumen. Und denkst, ey, Radio hören ist doch total super. Ja, im Fernsehen hätte man jetzt wahrscheinlich gesehen, was das ist, aber so? Ja? Könnte natürlich ein Mixgerät sein, hier zum Beispiel. Hast du eine Vorstellung, was das ist? Nö. Willst du eine Vorstellung davon haben? Nein, ich kann mir jetzt schwer was vorstellen. Ja, ach, du kannst dir schwer was vorstellen? Im Moment, ja. Ja, du hast jetzt auch ja keine Vorstellung von der Situation hier? Nö, nicht. Zum Beispiel, dass ich umgeben bin von gelben Tischen? Oder gelb? So gelbe... Ja, wie, also im Osten hätte man Sprillakat gesagt, aber ich jetzt. Ich denke eher, du bist umgeben von Mischpult. Jetzt darf man ja. Naja, die sind alle grau und dann ist aber die dominierende Farbe gelb. Hm. Weil das ist eine Schwarz-Rot-Gold, es sind die Farben von Fritz. Ach so? Ja, und hier sind so die Fensterrahmen sind rot, die Boxen sind schwarz und das Pult ist schwarz-grau und dann ist noch jede Menge gelb da. Das ist richtig im Bund bei dir. Wie bitte? Richtig schön bunt bei dir. Ist richtig voll super bunt hier. Mhm. Aber gelb ist natürlich auch so eine Farbe, die, wenn es Sonne wäre, dann wäre man natürlich beruhigt. Aber so ist ja auch eher die Farbe des Neides. Wieso? Ja, wieso, weiß ich auch nicht. Aber grün ist die Farbe der Hoffnung, rot ist die Farbe der Liebe und blau ist die Farbe meiner Augen. Mhm. So einfach ist das. Das kann ich mir momentan nur vorstellen. Das sehe ich auch nicht. Was kannst du dir vorstellen? Na, die Augenfarbe. Meine Augenfarbe? Ja. Naja, aber wenn ich blau sage, hast du eine ungefähre Vorstellung, oder? Ja. Wenn ich guckst du mal im Atlas nach, da wo Wasser ist. Mhm, kann ich machen. So, Daniel, du wolltest jetzt aber was zum terroristischen Alltag sagen, der dir heute... Oliver. Oliver. Ja. Ach, Oliver, richtig. Jetzt bin ich ja wieder durcheinander. Oliver. Ja, aber mir hat's heute voll zugeschlagen. Ja, der Alltag hat heute, dieser heutige diensttägliche Alltag hat... auf dich einen terroristischen Anschlag verübt. Ja. Ach ja, dann erzähl mal. Und zwar in dem Sinne, dass ich heute erfahren habe, dass zwei gute Kumpels von mir im Autounfall ums Leben gekommen sind. Ja, das war... So sah mein Alltag heute aus. Das ist ja nicht das, was ich mir jetzt, sagen wir mal, unter der unmittelbaren Tücke des Alltages vorstelle. Eine Tücke ist ja schon, wenn du so von heute auf morgen so von einer Sekunde so sowas erfährst. Ja, dafür würde ich schon eher andere Worte nehmen als, sagen wir mal, Tücke oder Terrorismus des Alltags. Schreckliche Gesicht des Alltags. Wie, ja, entweder das wirklich schreckliche Gesicht des Alltags oder die Tragik des Alltags. Wie erfährt man denn sowas, dass zwei Freunde von einem durch einen Autounfall umgekommen sind? Na, von Kumpels, sowas spricht sich ja schnell rund. Ach, dann aber eher mehr so, na, wie sagt man, so gerüchteweise quasi. Na, so Gerüchte. Ja, so. Wie gut waren denn die Kumpels? Weil, also, vielleicht ist das jetzt eine bösartige Unterstellung von mir, aber du sprichst ja doch relativ entspannt darüber. Na, es geht, Moment. Na, noch hat man es noch nicht richtig gefasst. Also die Kumpels waren schon ziemlich gut, aber irgendwie kann ich es da recht gut auffassen. Was ist denn passiert? Ein Autounfall oder irgend so was? Ja, die sind bei Storko irgendwie, man weiß ja nicht genau, von der Straße ins Fahrrad abgekommen. Also haben selber im Auto gesessen und irgendwo gegen den Baum geknallt? Ja, abhang runter gegen den Baum. Wie alt bist du, Oliver? Ich bin 17. Und wie alt waren die auch, 17? Nee, der eine war 18 und der andere 19. Und dann hört man so eine Geschichte und sitzt zu Hause? Naja. Und denkt, was nun? Denkst du nun, wie sowas passieren kann. Und dann rumtelefonieren und den anderen alles Bescheid sagen. Und dann ist ja eine halbe Stunde erledigt. Nee, da hat man ziemlich lange dran zu kauen. Wenn ich überlege, dass ich da vielleicht mitgefahren wäre, oder wie es den Eltern geht, der Bruder von dem zum Beispiel heute, der ist in die Schule gegangen, um sie abzulenken, aber nach der vierten Stunde wurde dann vom Hausmeister nach Hause gefahren, konnte er nicht mehr. Und hast du mit dem Bruder oder mit den Eltern gesprochen? Nee, ich will die erstmal nicht ansprechen, erstmal von denen Abstand nehmen. Der eine Kumpel von mir kümmert sich um den Bruder, der lenkt ihn ein bisschen ab, ich spiele ein bisschen Dart mit denen. Und die Eltern weiß ich nicht genau. Sind das die ersten Toten in deinem Leben, zu denen du wirklich ein Verhältnis hattest? Ja. Das sind die ersten. Und was ist dir da so durch den Kopf gegangen, außer die Überlegung, dass du möglicherweise hättest im Auto sitzen können? Naja, ist mir scheiße. Vor allen Dingen, wie es die beiden treffen kann. Es gibt so viele Idioten, die rasen und herausrechnet die im Ort, sagen wir mal, vernünftig fahren, die trifft es. Also meinst du, war von denen nicht so Übermut oder Unaufmerksamkeit oder Schwachsinn? Der fahren ist, war der vernünftigste Fahrer von uns allen. Glaube ich nicht. Hast du dir schon mal überlegt, wie du sterben wolltest? Nee, über sowas will ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Warum nicht? Ja, ich will lieber verdrängen. Meinst du das gut verdrängen? Immer nur besser, sich ständig schon einen Kopf drüber zu machen oder es vor Augen zu sehen. Man muss ja vielleicht nicht ständig sich einen Kopf drüber machen, aber vielleicht wäre doch irgendwie ein sinnvoll, wenn man für sich so ein Verhältnis zum Tod hätte. Na, im Moment habe ich ihn ja. In dem Moment sehe ich bloß mal vorstellen, wie die beiden da liegen. Der eine ist am Unfallort gestorben und der andere ist später auf der Intensivstation, auf der Station gestorben. Dann habe ich im Grunde nur noch das Bild von den beiden im Auge. Wie der eine da liegt und der andere dann im Krankenhaus ist. Was war dein letztes wirkliche Bild, was du von den beiden hattest? Na, das letzte. Die waren beide bei mir und haben ihr Computer gespielt. Ich habe CDs abgeholt. Das war das letzte, was ich von den beiden gesehen habe. Könntest du das als so eine Art Foto beschreiben? Also wirklich letzte Bild von denen? Das letzte Mal, die haben beide draußen gestanden, vom Tor bei mir. Der eine auf seinem Motorrad, der dessen gerade einen Helm aufgesetzt und der andere ist in seinen Trabi eingestiegen. Und hat noch so gegrüßt, dass wir uns am Sonnabend so bei der Geburtstagsfeier von den beiden treffen. Die hatten, so der eine hatte am Dienstag, letzten Dienstag Geburtstag gehabt und der andere Woche eine Woche davor. Und die wollten Sonntag beide feiern. Das ist das letzte Bild, was du von den beiden hast. Ja. Hast du dir überlegt, was du mit diesem Bild anfangen wirst? Noch nicht, weiß ich nicht. Ich habe hier ein Foto von den beiden, von so einem Fest hier, das habe ich mir erstmal eingerahmt. An der Wand gehangen. Hey Oliver, hm. Das ist gruselig am Tod. Das sind immer die anderen, die sterben. Oh, kommt die Ex-Freundin von ihm, von dem einen zu mir. Die will mit mir ein bisschen reden. Die ist auch ein geheult wie ein Schlosshund, das ich es erzählt habe. Und so sah mein Alltag heute aus. Dachte ich, da rufe ich mal an. Ja. Oliver, ich glaube, ich kann dir nicht wirklich weiterhelfen. Ich kann dir auch keine klugen Ratschläge geben. Das Einzige, was man vielleicht an der Stelle lernen kann, ist versuchen, selber für sich so zu leben, dass man jederzeit halbwegs okay abtreten können. So. Dass man sagen kann, ja, wäre da prima noch 20 Jahre länger, aber so ist auch okay. Ja, also, der ist gerade Ende seit einer Woche 18. Oliver, ich danke dir für den Anruf, ja? Gut, danke schön, gute Nacht. Tschüss. I remember when I was a girl. Our house caught on fire, and I'll never forget the look on my father's face as he gathered me in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there shivering and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. My daddy took me to the circus, the greatest show on earth. And there were clowns and elephants, dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die. But I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, then why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I know what I'll be saying to myself. Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all Harvey, auch von ihrer neuen Platte, so ein Cover von Shangri-Las wahrscheinlich, habe ich vorhin mit Martin Petersdorf festgestellt. Nach diesem Telefonat mit Oliver ist es ja so einfach nicht, jetzt sagen wir mal relativ heiter über die terroristischen, aggressiven Seiten des Alltags zu philosophieren. Insofern wäre es vielleicht durchaus sinnvoll, das Thema leicht zu variieren. Dass wir vielleicht einfach versuchen, Bestandsaufnahmen eures heutigen Alltags zu machen. Dass wir also wie eine Wandzeitung einfach unterschiedliche Bilder dieses heutigen Dienstages, 1. Oktober 1996, anfertigen. Wir haben jetzt als quasi Eröffnung eine ziemlich gruselige Geschichte gehört. Hi, Kerstin. Ja, hi, guten Abend. Hi. Wie sah aus dein Alltag heute? Na, heute war, naja, eigentlich relativ langweilig. Wobei, naja, es ging eigentlich. Aber ich habe da auch eigentlich so eine hübsche Geschichte, die eigentlich auch nicht so erfreulich ist. Das war schon ein bisschen länger her, aber das war auch so im wahrsten Sinne des Wortes Terror des Alltags, ja, oder Terror am Alltag, sag ich mal so, im Alltag. Ja, also. Das heißt, so eine Situation, die dann relativ unerwartet für dich. Ja, unerwartet auf jeden Fall. Also es war so, ich war morgens früh um 5 unterwegs zur Arbeit und in Berlin. Was arbeitest denn du? Na, ich habe gelernt Einzelhandelskauffrau. Und das war noch zur Zeit der Lehre. Und ich bin da also in den Bus eingestiegen, der war auch relativ leer, es war Samstag. Und dann sind da auch drei eingestiegen, die wohl irgendwie noch von Freitagabend übrig geblieben sind. Jedenfalls steckte sich der eine dann, die haben sich direkt hinter mich hingesetzt. Der eine steckte sich eine Zigarette an, im Bus. Und ich bin nur erstmal auch Nichtraucher und das fand ich sowieso ein bisschen merkwürdig da am Bus. Ich drehe mich um und schüttel so den Kopf, drehe mich nochmal um, habe ich eine Faust im Gesicht. Also das fand ich irgendwie, naja, also das war voll der Schlag am Morgen. Also da war ich erstmal völlig baff, ja. Ja, aber das sind ja nicht Sachen, die also jetzt alltäglich passieren. Nee. Aber es war, naja. Das sind ja schon so extreme Ausnahmen. Naja, eben. Ja. Aber versuch doch mal deinen heutigen Tag zu beschreiben. Also, dass wir einfach mal versuchen, jetzt die restliche Sendung sind ja bei noch anderthalb Stunden, einfach ein Bild gemeinsam herzustellen, so ein großes ein Mosaik eigentlich. 1. Oktober 1996. Wie sah er aus? Naja, bei mir eigentlich, na gut, muss ich dazu sagen, ich bin zur Zeit zu Hause, suche wieder Arbeit. Du bist arbeitslos im Moment. Ja, im Moment bin ich arbeitslos. Ja. Und bist du jetzt alleine? Ob ich allein wohne oder? Ja. Ich wohne bei meinen Eltern. Du wohnst bei deinen Eltern? Mhm. Ja. Ja. Und deine Eltern haben aber Arbeit oder sind Rentner oder was? Nee. Also meine Mutter hat Arbeit und mein Vater, der ist zurzeit, ich sag mal sowas wie Invalidenrentner. Ja. Und der ist dementsprechend natürlich auch zu Hause. Ja, du rufst aus Berlin an. Ich rufe aus Hohenneuendorf an. Hohenneuendorf. Hm? Und ihr wohnt jetzt in einer Wohnung oder in so einem Einfamilienhaus? Wir wohnen in einem Einfamilienhaus. Hm? Ah ja. Ja. Und wann bist du aufgestanden? Ja, wollte ich gerade sagen, dementsprechend, wann bin ich aufgestanden? Irgendwann vormittags. Ja, dann habe ich angefangen in der Küche rumzuholen, habe Mittag gekocht für meinen Vater und mich. Ja. Ja, hast du dein extra Zimmer? Ich habe mein eigenes Zimmer. Ja, stehst auf, gehst ins Bad, gehst dann in die Küche. So ungefähr. Und, ja, und da sitzt dann aber schon dein Vater und grummelt. Nee, der sitzt da nicht in der Küche. Der sitzt nicht rum und drängelt oder wartet, sondern... Er hakt Laub draußen. Nee, auch nicht. Liest Zeitung oder was weiß ich. Irgendwelche Anrufe oder was weiß ich. Ja, liest du auch Zeitung? Jein. Habt ihr eine Zeitung abonniert? Ja. Wir haben Zeitung abonniert. Ja, welche? Darf ich fragen, welche? Vor kurzem hatten wir noch die Berliner Zeitung, nicht die BZ, sondern die Berliner Zeitung. Die Berliner Zeitung? Genau, und die haben wir jetzt aber abbestellt und uns hier den Oranienburger Generalanzeiger bestellt. Also ach so. Ein bisschen auf die Region bezogen. Weil der dann stärker vor Ort präsent ist als die Berliner Zeitung. Genau, für uns interessanter. Ja, und du selber liest die aber ja nicht, sondern das macht der Vater? Ja, also... Und gibt die entscheidenden Informationen dann immer weiter? Auch nicht, nee, der liest eigentlich gerne Zeitung, ist eigentlich so politisch interessiert und so. Ach, der liest die dann nur für sich? Ja, doch. Hm? Egoist. Nee, überhaupt nicht. Ja, gut. Und dann bist du also aufgestanden und hast Mittag gekocht. Ja. Hm? Und das machst du aber jeden Tag. Nee. Ach so, war heute eine Ausnahmesituation. Ja, kann man so sagen. Warum? Ja, weil sonst haben wir immer was da, was wir uns aufwärmen oder so. Ja. Und das machen wir ja. Entweder macht er sich das dann warm, je nachdem, wie Lust hat, Mittag zu essen. Ja. Und heute hatten wir ja nicht weiter da und da habe ich mich dann auch nicht machen, richtig verdekocht. Ah ja, aber da ist ja der Alltag schon ein bisschen aus der Spur geraten, ja? Naja. Und steht jetzt wie eine Straßenbahn neben den Schienen. Ja, was das anbetrifft, ja. Ja. Naja, aber also jetzt in der Situation vielleicht. Gut, und die Reaktion deines Vaters auf deine Kochkünste? Man konnte es essen. Ja, dadurch, dass ich auch nicht oft koche, ging es. Ja, und wenn dann nicht allzu gut. Ja, man kann es essen. Ja. Gut, Mittag ist jetzt absolviert. Du räumst jetzt nämlich mal an das Geschirr ab. Genau. Ja, das ist ja eine klassische Arbeitsteilung Vater-Tochter. Mhm, genau. Ja, und wie geht's dann weiter? Trollst du dich dann wieder in dein Zimmer oder machst du Besorgungen? Ja, nee, dann habe ich erstmal die Küche aufgeräumt und hat auch eine ganze Weile. Ja, und dein Vater, blieb der dann in der Zwischenzeit in der Küche? Nee, der blieb dann in der Zwischenzeit bei uns auf der Veranda und hat dann weiterhin, gelesen und dann... die Zeitung nochmal gemustert, vielleicht hat er was überlesen. Oder Kreuzworträtsel. Ja. Ja, und dann sind wir mal kurz in den Nachbarort gefahren, haben da eine Besorgung gemacht. Und zusammen? Gemeinsam, ja. Ja. Mein Vater. Ach, darf ich mal nach der Besorgung fragen? Ja, das war ein Besuch bei der LVA. Und er hatte da noch was zu erledigen und irgendwas, was weiß ich, irgendwelche. Ja, aber nun ist ja jetzt, sag mal, die LVA für eine junge Frau nicht so super attraktiv, dass er denkt, ach, na, werde ich mal mit hinfahren. Nee, ich sollte ihn hinfahren, weil... Ihn fahren, ja, du als Fahrerin. Genau. Hm? Und deswegen bin ich da mitgekommen. Ja, das war, was weiß ich, ein paar Minuten und so wieder nach Hause. Ja, und dann, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe hier noch ein bisschen rumgeräumt oder aufgeräumt, was weiß ich, was man so macht. Was habe ich dann gemacht? Oh Gott, das ist ganz schön schwer. Sag mal, wenn man so arbeitet, hat man immer ganz wenig Zeit. Ja? Ja. Und denkt, wenn man mal viel Zeit hätte, dann würde man mal. Du sagst es, ganz genau. Und wenn man dann mal viel Zeit hat, dann überlegt man. Ja, was hättest du denn gerne mal gewürdet? Oh ja, das gibt so viele Sachen, die ich eigentlich so viel noch zu lesen, rumzuliegen, irgendwelche Zeitungen oder irgendwelche Bücher, die ich mir schon ewig gekauft habe. Ja, welche ist das drängendste Buch, was du am liebsten lesen würdest? Oh, ich habe jetzt von Dina Kohns, weiß nicht, ob du den kennst, ein Buch zu liegen. Das liegt schon ewig rum. Ja. Ja, das ist der zweite Buch. Ja, also ein Buch zu lesen, was wären noch so wichtige Sachen, die du machen wolltest? Was wollte ich machen? Also wichtig eigentlich nicht. Naja, so, wo du denkst, ach, wenn du Zeit hast, dann machst du es. Ja, überspielen von CD auf Kassette, damit ich im Auto mal ein bisschen was habe. Ja. Zum Beispiel so eine Sachen. Oder was würde ich noch am Computer noch ein bisschen was, ein paar Sachen, ein paar Dateien anlegen. Ja. Ja, sowas. Aber wenn ich dann hier irgendwie sitze, dann habe ich immer keine Lust dazu. Wisst ja. Ihr nicht. Nee, dann ist das alles für Kochen und Chauffieren drauf die Zeit, oder? Ja. Und Lungern. Ja, genau. Ja. Gut, Kerstin, dann danke ich dir erstmal sehr für deinen Anruf. Ja. Alltag in Hohenneuendorf. Ja, genau. Heute, 1. Oktober 96. Genau. Vielen Dank für deinen Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. So, ich sage mal meine Telefonnummer durch. 74 81 110. Jetzt mal ein ganz kurzes Gespräch machen, weil ich den jungen Menschen, Thomas heißt da, oder Thomas? Ja. Ja, schon angesprochen, aber nicht warten lassen will. Ansonsten kommen aber gleich die Nachrichten. Thomas, von wo rufst du an? Aus Oberlichtenau in Sachsen. Aus Oberlichtenau in Sachsen? Ja. Oberlichtenau. Toll. Toller Name, ne? Ja. Wie alt bist du? Ich bin am 25. 16 geworden. 16 geworden. Jetzt muss man versuchen, das in Zeitraffer zu machen. Dein heutiger Tag, die Beschreibung des 1. Oktober 96 von Thomas in Oberlichtenau in Sachsen. Ich bin heute früh aufgestanden, ja? Wie man das so macht, und dann zur Schule gegangen. Ja. Dann bin ich erstmal nach der Schule. Ja, frühstückst du zu Hause oder frühstückst du zu Hause oder gehst du so, stehst du auf, zack, ein bisschen Wasser ins Gesicht und ab in die Schule? Frühstücken tue ich eigentlich nicht. Ja, so. Gibt's noch ein kurzes Gespräch mit den Eltern oder Geschwistern, bevor du in die Schule gehst? Also Geschwister habe ich keine, deshalb ist das nicht so. Ja, aber Eltern nehme ich an, wirst du noch haben? Ja, habe ich, aber die sehe ich früh eigentlich nicht so. Ja. Also so, der Tag bis zur Ankunft in der Schule bist du quasi allein. Ja. Ja, unter so einer Glocke der Einsamkeit. Kommst du dann aber in der Schule an, da die üblichen Gespräche. Ihr habt heute in der Schule was Bemerkenswertes? Eigentlich nicht. Nix? Und kein so Moment, wo du dich geschämt hättest oder gefreut hättest oder stolz warst oder Scheiße dachtest oder so? Scheiße dachte ich eigentlich, weil wir dann in nächster Zeit wieder eine Chemiearbeit schreiben. Ja, gut. Dann die Schule ist zu Ende. Wie sieht jetzt dein Rückweg aus oder dein nachschulisches Leben? Ja, also erstmal zu unserem Treffpunkt da, wo ich mich mit meinen Kumpels so treffe, nach der Schule so. Das ist so ein Platz so direkt vom Friedhof so. Da steht eine Bank und so, da sitzt man hin und dann quatschen wir da eine Weile. Was waren die Themen heute? Ach, Themen. Weiß ich gar nicht mehr. Und dann? Nach Hause? Dann nach Hause, ja. Dann erstmal für die Fahrschule gelernt. So, dann auch mal hin zur Fahrschule. Ja. Ja, dann war es schon fast Abend, bin ich nach Hause. Abendbrot essen. Abendbrot essen, genau. Mit den Eltern? Mit den Eltern. Ja, um einen Tisch rum. Genau. In der Küche oder im Wohnzimmer? In der Küche. In der Küche. Und da dann Gespräche mit den Eltern? Oder den Kopf noch in der Fahrschule und die Eltern quatschen untereinander über ihre Probleme? Meine Eltern haben so ein bisschen gequatscht und ich habe mir da Gedanken gemacht, wie ich morgen meine Prüfung bestehe in der Fahrschule. Und dann trollst du dich abschließend in dein Zimmer? Richtig. Ja? Und da an Computer oder Fernseher oder Radio oder CD-Player? Nee, ich habe mich gleich vor die Bücher gesetzt für die Fahrschule. Ah ja. Ja. Und dann? Radio an und hier anrufen. Ja, so ungefähr. Ja, also ein Tag wie aus dem Schnittmusterbogen mit der Überschrift Grau. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, ciao. Tschüss. So, dann hören wir jetzt noch mal ganz kurz Gottfried Benn und danach Daniel Johnson. Ich habe ja versprochen, PJ Harvey und Daniel Johnson sind die Musikgötter der heutigen Sendung. Gedichte. Im Namen dessen, der die Stunden spendet, dem Schicksal des Geschlechts, dem du gehört, hast du fraglosen Augs den Blick gewendet in eine Stunde, die den Blick zerstört. Die Dinge dringen kalt in die Gesichter und reißen sich der alten Bindung fort. Es gibt nur ein Begegnen, im Gedichte die Dinge mystisch bannen durch das Wort. Am Steingeröll der großen Weltruine, dem Ölberg, wo die tiefste Seele litt, vorbei am Posilip der Anjuine, dem Stauferblut und ihrem Racheschritt. Ein neues Kreuz, ein neues Hochgerichte, doch eine Stätte ohne Blut und Strang, sie schwört in Strophen, urteilt im Gedichte, die Spindeln drehen still, die Parze sank. Im Namen dessen, der die Stunden spendet, erahnbar nur, wenn er vorüberzieht an einem Schatten, der das Jahr vollendet, doch unausdeutbar bleibt das Stundenlied. Ein Jahr am Steingeröll der Weltgeschichte, Geröll der Himmel und Geröll der Macht. Und nun die Stunde deine im Gedichte, das Selbstgespräch des Leides und der Nacht. You broke my heart in two, and I'm leaving this half with you to remind you what you done to me, honey. Hohe Kunst. Kurzinfo. Es wurde 23.30 Uhr. Friedenskundgebung. 50.000 Israelis demonstrierten am Abend in Tel Aviv gegen den harten Kurs von Premier Netanyahu. Sie forderten ihn auf, den Nahost-Krisengipfel nicht scheitern zu lassen. Auftakt. Mit einem Dreiertreffen bei US-Präsident Clinton haben am Abend die Beratungen in Washington begonnen. Clinton kam mit Netanyahu und PLO-Chef Arafat zusammen. Netanyahu hat für einen Gewaltverzicht Verhandlungen mit den Palästinensern angeboten, eine Schließung des umstrittenen Tunnels in Jerusalem aber abgelehnt. Aktionstag. Fast 150.000 Metaller protestierten in Deutschland gegen die geplante Lohnkürzung bei Krankheit. Betroffen waren vor allem der Daimler-Benz-Konzern, der das neue Gesetz als erster großer Metallarbeitgeber ab sofort anwenden will. Einspruch. Der wegen Drogenbesitzes zu 2,5 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilte Liedermacher Konstantin Wecker wird Berufung einlegen. Dies ließ er durch sein Management in Stuttgart mitteilen. Sport. In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals gab es am Abend folgende Ergebnisse. Hertha BSC Stuttgart nach Elfmeterschießen 4:5, Düsseldorf-Hamburg 1:4, Hannover-München 1860 2:4, Waldhof-Mannheim-Freiburg 0:1, Schalke-Bochum 2:3. Wetter. In dieser Nacht im Fritz Radio Land Regen, Temperaturen um 10 Grad. Morgen stark bewölkt, wieder regnerisch um 12 Grad. Verkehr. Keine Meldungen, gute Fahrt. Ich muss nochmal mit der Zeit klarstellen, es war sehr nett von dir, dass du 22.30 Uhr gesagt hast. Es wurde. Ja, vor drei Minuten hättest du sagen müssen. Jetzt ist 22.35 Uhr. 23.35 Uhr, das war ein Fritz Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Vielen Dank, Matthias. Crazy Nights of Music. Jeden Freitag von 20 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Ist das denn schon Samstag? Genau. Eine Nacht, ein Thema, 8 Stunden Musik. Diese Woche. Also Rockmusik, also alles, was jemals den Rocker gerollt hat oder den Roller gerockt. Mit Helmut Heimann, MC Lücke und Mario Neumann im Fritz-Studio. Ganz vielen Gitarren, Stirnbändern, Ersatzseiten, illegalen Drogen und richtig schmutzigem Sex. Naja, so ähnlich. Jede Freitagnacht, die ganze Nacht, ganz spezielle Musik aus ganz speziellen Bereichen. Hey! Voll der Pop, Rock, Hip-Hop, Surf und Techno-Reggae, Metal-Punk, Crazy Nights of Music. Jeden Freitag von 20 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Viel mehr als nur Hits. Und vor allem nur bei Fritz. Ja, nicht, dass er durcheinander kommt. Das ist jetzt nicht, sondern jetzt ist... Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt ist... Geht ja, wenn's muss. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich würde gerne tun. Hallo, guten Abend. Die Telefonnummer hier ist 7481110. Das Thema hat sich im Laufe der Sendung gleich gewandelt. Ich will versuchen mit eurer Hilfe hier so eine Art Mosaik. Wie sah der 1. Oktober 1996 in seiner Alltäglichkeit aus zu erstellen? Wenn ihr euren Alltag beschreiben wollt, dann ruft hier an. Wir haben jetzt aber erstmal noch knappe 4 Minuten Zeit und lauschen der großartigen PJ Harvey von ihrem... Ja, ist irgendeine Single, die... Irgendeine Single ist nicht die neue Platte, sondern ist eine Single. Ach, PJ Harvey, so großartig ist er. Hi Manfred. Hallo. Tag. Tag, schön. Von wo aus rufst du an? Aus Potsdam, wie immer. Aus Potsdam? Ja. So, 1. Oktober 1996. Manfredlicher Alltag in Potsdam. Wie hat dein Tag heute angefangen? Ja, so wie bei allen anderen, hoch mit aufstehen und... Ja, das ist eine gute Antwort, danke, war eine blöde Frage, hast du jetzt ganz deutlich klargestellt. Du wolltest doch hören, wie der Alltag war. Ja. Na, wie denn? Hättest du ja sagen können, mit dem linken Bein zuerst aufgestanden oder mit dem rechten, oder? Rechts. Ja, rechts. Dein, dann versuchen wir mal dieses Aufstehen erstmal, widmen wir uns dem mal. Dein Bett, ist das jetzt ein Doppelbett? Nee, das ist eine ganz simple alte Club-Couch. Ganz simple alte Club-Couch, in der du auch alleine zu Nächten pflegst. Für gewöhnlich, ja. Ja, sodass es, sagen wir mal jetzt, der Wecker und nicht nur irgendeine vertriefte Freundin ist, die dich wach macht. Nee, ungefähr so 10, 15 Minuten vorher weckt mich immer das Frühstücksprogramm von, warte mal, wie hieß der denn? Fritz, ja. Fritz. Ach ja. Ja. Per Timer. Ach Mensch, dann gleich voll mit Wiebrecht und mit Olli und Robert in den Tag, ja? Ja. Heieiei. Das ist aber eine harte Schule, oder? Wieso? Naja gut, ich meine, ich stehe jetzt, heute bin ich auch früh aufgestanden und habe Wiebrecht und aber ansonsten, wenn die dann nicht mehr sind, wenn ich manchmal später aufstehe und die nicht mehr sind, dann dusche ich kalt. Ja, damit kalt. Damit man auch so zu seinem morgendlichen Schock kommt, dass man huch ruft. Nee, ich finde die eigentlich ganz sinnvoll. Ja, ich finde die auch prima. Ja. Nee, ich finde ja kalt duschen finde ich auch super. Nee, aber das ist ein sehr... Es gibt doch so einen Adrenalinstoß irgendwie. Nee, brauche ich so früh noch nicht. Ja, Verengung der Blutgefäße. Kann ich entweder, also wenn es darum geht, wenn jetzt jemand zu weite Blutgefäße hätte, würde ich entweder immer Wiebrecht empfehlen oder eine kalte Dusche. Ach, der hört hoffentlich, nee, der hört nicht mehr zu, der muss ja morgen früh wieder arbeiten. Ich kann ja ein bisschen ablästern. So, Manfred, also du raus aus dem Bett, Fritz im Radio und frühstücken, ja? Kommt ein bisschen später. Erstmal muss ich dann so warm duschen, dass ich dann noch eine Reihe kriege, dass das dann alles los ist. Ey, warm duschen macht schlaff? Nee, warm. Na gut, du hast ja Wiebrecht gehört, dann kann man nur warm duschen, ist okay. Bevor ich dusche, mache ich ja dann im Watte noch das Radio an, um die Beden dann auch weiter zu haben. Ah ja? Ja. Ja, und dann ist er, läuft er eher auf lauwarm duschen hinaus, ja? Die Dusche ganz heiß und aber Radio an. Ja, doch. Ja. Ja. Gut. Mal vorher noch Kaffee aufsetzen. Ja, jetzt wollen wir mal die peinliche Situation, wie du jetzt in deiner, wir haben vorhin Schlüppis gesagt, kommst, überspringen. Du bist jetzt quasi relativ angezogen, trinkst einen Kaffee, eilst aus dem Haus, wieder 3 Minuten zu spät, wie immer. Ja, das ist immer relativ, ich fahre immer nach Lichterfelde und da ist es sowieso egal, wenn du losfährst. Morgens, montags ist immer eine Stunde Fahrzeit und an sonstigen Tagen immer eine halbe. Und jetzt hier das Chaos aus Potsdam raus, gleich bei dir um die Ecke, das wirst du ja vielleicht kennen, falls du mal über das Lichterfelder Eck fährst, dann ist das immer ein kleines Abenteuer. Ja, du fährst nicht um 6:30 oder? Mal fährst du so lang richtig und mal fährst du dann wissend oder unwissend eine Einbahnstraße lang, das kann ja alles passieren. Was arbeitest denn du da? Habe ich dir neulich schon erzählt, ich bin da als Masseur tätig. Als oder? Masseur? Nee, das war ein Kollege von dir. Oder habe ich dir das erzählt? Weiß ich nicht. Nee, ein Masseur hatte ich hier, glaube ich, noch nicht. Also jedenfalls jemand, der sich als Masseur geoutet hätte. Ich hab dir schon ein bisschen was erzählt, falls du dich dann noch dran erinnerst. Ich hab dir von meiner Entjungferung erzählt und von der Unschuld und so weiter. Das müsste dir aber noch... Ja, ja. Freuen, wenn dir das noch einprägt. Ja, das sind schon Sachen, die sich dann doch tiefer einprägen. Ja. Ansonsten muss ich immer... Also ich glaube, es ist nur fair, wenn ich sage, es ist wirklich eine relativ unsymmetrische Situation. Also ich hier im Radio bin ja immer Ena. So, ja. Der ist ja leicht wiederzuerkennen. Ja. Ja, ein bisschen abgedreht und so trari-trara. Das ist eben der, ja. Und dann aber die Anrufer sind ja doch sehr unterschiedlich und sind ja relativ viele. Und sagen wir mal, bei irgendwie 40 Sendungen im Jahr und 30 Anrufern pro Sendung kommt ja schon eine üppige Zahl zusammen. Ja. Aber ich erkenne dich an deiner wunderbaren Stimme. Danke. Aber nett heute. Ja? Ach, ich bin bloß ein bisschen gedämpft. Nee, ich hab das ja schon so ein bisschen mitverfolgt und dass du so schnell dein Thema erinnert hast, das hat mich doch ein bisschen verwundert. Ja. Ich dachte, ich habe dich immer für einen standhaften Genossen gehalten. Ach, das hat uns schon mit Standhaftigkeit zu tun. Das ist so eine Sendung, da denkst du, ja, so Terror im Alltag, das ist schon irgendwie ganz nett. Mhm. Und dann schlägt es natürlich wirklich rin. So, und nun bin ich jetzt aber auch irgendwie nicht Fliege, sondern den verachte ich ja völlig. Also, ja. Da habe ich irgendwie keine Lust, hier so eine Betroffenheitsnummer zu machen. Ja, ich kenne die Bäden ja nicht und dass irgendwie Leute sterben, ist ja auch klar. Also, für mich ist es relativ fern, kann ich irgendwie nur sagen. Für Oliver war es ein ganz unmittelbares Erlebnis. Genau. Ja, und jetzt ist es aber auch sinnlos, jetzt eine Sendung über Tod zu machen. Also, wenn ich eine Sendung über Tod mache, dann will ich auch für mich also wirklich irgendwie so ein unmittelbares Verhältnis dazu haben. So, dann macht's ja Sinn. Und aber jetzt denke ich, aber jetzt haben wir irgendwie so ein, jetzt haben wir so ein komisches Bild gehabt, ja. 1. Oktober 96, da sitzt einer, Oliver, 17 Jahre alt, und auf einmal sterben dem zwei Freunde weg. So ja. Ganz überraschend, ja. Die ein paar Tage vorher noch bei ihm am Computer gesessen haben, irgendwelche CD-Dinger da geholt haben und weg, und dann noch Verabredung, und auf einmal sind die weg. Ja. Und dann denke ich, gut, das ist irgendwie 1. Oktober 96. Jetzt wollen wir einfach mal versuchen, irgendwie so ein paar Bilder zusammenzutragen, wie dieser 1. Oktober 96 überhaupt aussah. Jetzt kurz nachher. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir drei Notizen gemacht hier, ja. Darf ja. Ich jetzt sagen? Ja, sag, klar. Und da war ja noch einer vorher. Vielleicht hatte dich schon vor dieser Vor- oder endgültigen Entscheidung, da das Thema zu wechseln, auch schon beeinflusst. Das war der Thomas gewesen, der, wenn ich er gewesen wäre, dann würde ich für ihn oder auch nicht die Grüße an seine tote Oma übernehmen, ja. Ja, aber die, die wollte er ja nicht grüßen, sondern er wollte eigentlich seine Kumpels grüßen, oder? Ja, das war, ich wüsste, dass bei dir keiner gegrüßt werden soll, finde ich auch in Ordnung so. Aber wenn ihm da weiter nicht einfällt, dann übernehme ich das. Also Grüße an die tote Oma von Thomas. Ja, ach, so. Die würde ich auch gerne grüßen. Ja, das wäre angemessen gewesen. Ja, nee, ich finde ja, das ist ja auch blöde, im Radio Leute zu grüßen, die man ja morgen sowieso wieder sieht. Ja, die tote Oma wird da wahrscheinlich ja. Nicht wiedersehen. Nee, aber da kann man mal davon ausgehen, das sind so Radiowellen, das schwingt irgendwo so hin, und wenn da vielleicht doch irgendwo noch tote Omas sitzen sollen, ja. Oder tote Verwandte oder tote Freunde, ja, dann fangen die jetzt vielleicht auch so leicht an zu zittern. Mit ein paar Megahertz. Vielleicht auch mal Glück. Ja, Kilohertz. Und das andere... Das war das Zweite mit dem Oliver und sein. Ey Manfred, wenn die Oma das jetzt gehört hat, ich glaube, die freut sich wirklich. Ich hoffe, dass sie nochmal immer tief durchatmet und dann wäre gut gewesen, sag ich mal. Ich meine, ich habe ja, hab ja wirklich eine kitsche Veranlagung. Das ist aber auch schön, dass du die tote Oma gegrüßt hast. Ja, früher haben wir dazu auch Blutwurst gesagt, aber das würde jetzt. Jetzt reißt es aber ein bisschen runter. Nee, Manfred, ja. Aber das sind so hinterstehende Gedanken. Ich bleibe bei dem. Nein, gibt so Karlauer, die sind wirklich nicht, die sollte man sich nicht erlauben. Ich nehme das wieder zurück, ja. Ich bleibe bei der Ernsthaftigkeit der Sache, weil ich auch zu dem Oliver da noch was sagen wollte. Wenn der sagt, das war der beste Fahrer aus dem Dorf da, wo er gewesen ist, dann frage ich mich mal, war die Bananenschale da ausgelegt oder. Naja, du bist heute auch schon irgendwie ziemlich nass. Lass mich mal was sagen. Weil das ein ganz großes Problem ist von Brandenburg im Besonderen und der Jugend, sag mal, der 18-, 19-Jährigen oder eher 17-Jährigen im Allgemeinen und Besonderen mit dieser Fahrerei und den hohen Unfalltoten, sag mal, in unserem Land. Dann kann ich ihm da nicht ganz beipflichten. Du Manfred, da hat wirklich wenig Sinn, jetzt darüber zu reden. Wir kennen die Bäden nicht, wir wissen nicht, wie sie gefahren ist. Oder, also man kann doch irgendwie ohne... Weil man 17 ist und gegen Baum fährt, heißt das nicht, dass man unbedingt Scheiße gemacht hat. Da kann wirklich irgendwie Öl auf der Straße oder das ist zu glatt oder die Reifen mal ein bisschen abgefahren. Davor ist irgendwie keiner gefeit. Jo. Manfred, wie sah denn nur aus dein Alltag? Na gut, schön gearbeitet, schön mal Luft von 9 bis 19 Uhr. Ja, rumgeknetet an Körpern. Genau. Eher männlich oder eher weiblich? Überwiegend weiblich. Das ist ja, so. Ich nehme an, ist wahrscheinlich eher medizinisch dein Job, oder? Du arbeitest sicher nicht in einem Eros-Center. Nee, ich bin in einer jüdischen Massagepraxis in Lichterfelde tätig. Ja, also eher medizinisch, weniger erotisch. Vorrangig, überwiegend 100% medizinisch, ja. Ja, Martin, Manfred, du bist nicht sauer, wenn ich sage, habe ich auch aus deiner Stimme heraus vermutet. Und woher kam das? Nee, weil aus deine Stimme eher so eine gewisse Ernsthaftigkeit doch auch hat. Ja. Die ich bei einem erotischen Masseur dann so nicht vermuten würde. Ich hab bisher noch mit wahrscheinlich oder mehr oder weniger nicht wissend mit erotischen Masseuren noch nicht gesprochen. Weiß ich nicht. Ja, nee, aber bestände denn da für dich nicht mal der Reiz, sagen wir mal jetzt das, was man einen Massagesalon benennt, mal zu besuchen, um zu sehen, wie die Konkurrenz arbeitet? Ah, reizen würde mich das schon, aber mehr oder weniger. Es kommen ja nicht nur. Du meinst, weil deine Firma jetzt nicht die Kosten übernimmst, bist du nicht bereit, so eine Art Weiterbildungsmaßnahme selber zu finanzieren? Ich glaube nicht, dass ich da so volle Weiterbildung, also für mich sind. Naja, erfahren würde. Manfred, Versuch macht klug. Ja, Zulauf haben sie ja. Ich weiß nicht, wie der Zulauf bei euch ist. Insofern könnte man sich da vielleicht doch den einen oder anderen Trick abschauen. Naja, vielleicht können wir da mal mit eurem Sender reden. Dann würde ich da mal gerne so einen Ballonversuch starten. Ja, dann können wir darüber reden. Aber von mir aus will ich das nicht machen. Martin, wie sieht denn das jetzt so aus? Da kommen jetzt verspannte Menschen. Manfred, tut mir leid. Manfred, da kommen jetzt verspannte Menschen zu dir und du knetest die jetzt weich. Ja, und dazwischen, da sind ja immer so Gespräche. Ja? Und die Gespräche hören dazu. Du massierst, sagen wir mal, 8 Leute am Tag oder wie viel ungefähr? Wir arbeiten in 15-Minuten-Takt. Ja, also dann doch deutlich mehr. Ja, mal ganz gut. Ich will jetzt hier nicht. Dann also eher so knapp 30. Was? Leute. Ja. Ja. Und mit denen sind ja dann aber auch immer Gespräche hören dazu, sind alltäglich. Ja, und ihr habt dann heute ein Gespräch, was, sagen wir mal, 1. Oktober 1996 spezifisch ist? Ja, die banalsten Sachen sind dann über... Ja, also sag mal eins, woran du dich vielleicht noch in 2 Wochen erinnerst? Oh Mann. Mann, was für Gespräche führt er da eigentlich, Manfred? Ich sag ja, das Unangenehmste ist dann und das Banalste, sich über das Wetter zu unterhalten. Aber es gibt auch Sachen, die sehr interessant sind, wenn es um Diagnosen von Ärzten geht und wie man die denn zu handhaben hat. Also wenn die Leute erzählen, gerade wenn sie neu kommen, und dann machst du deinen eigenen Befund und stellst möglicherweise fest, das ist vielleicht ja anders. Ach Mensch, also mal heftige Konkurrenz war zwischen Masseusen und Apothekern auf der einen Seite und Ärzten auf der anderen Seite. Das kann aber nicht so doll zu tun, weil... Nee, aber die Apotheker, die können ja mir auch mal erklären, dass der Arzt ein Idiot ist und man lieber das nehmen soll. Und außerdem kann er nicht schreiben. Mann, ich behebe mich jetzt hier vielleicht, da habe ich kein Problem mit, aber das kommt leider relativ oft vor, dass da das ja so mehr oder weniger eine Maschinerie ist, wie die Leute abgefertigt werden, überwiegend in Arztpraxen, dass dann das auch ab und zu mal zu völlig absurden, Ja. Gut, also deine Gespräche kreisten wie eher wieder um die Diagnoseunfähigkeit von Ärzten. Nein, ich muss ja die Jungs so verteidigen, davon leben wir ja. Das ist immer schwierig, das ist immer so diplomatisch wie möglich zu gestalten, dass man sagt... Ach, was jetzt im Grunde wie Bestattungsunternehmer, ja? Euer Geschäft floriert oder lebt aus den Fehldiagnosen der Ärzte? Nein. Hast du aber eben gesagt... Nein. Ja, nein. Hab ich nicht gesagt. Mensch, Kuttner, was willst du jetzt? Eine ehrliche, klare, präzise Antwort. Ich habe gearbeitet, wir unterhalten so Montag, Dienstag immer, was war am Wochenende, wie jetzt so privat, wie war die Reaktion auf die letzten Behandlungen und so weiter. Ja. Und wo machen wir weiter? Das ist immer das, was normal ist. Gut, ja? Und jetzt ist der Arbeitstag zu Ende und du fährst jetzt wieder nach Hause. Jo. Ja, so durch den Stau genervt, kommst zu Hause an, wie sieht's dann aus? Na, dann hör ich einen Anrufbeantworter ab, mach das Radio an, wie immer. Ja, und sind so Anrufe drauf auf dem Anrufbeantworter? Ja, also heute hat mich meine Tochter angerufen. Ja. Und ich soll mal zurückrufen, die sind ja gerade in den Ferien in Hamburg. Hab ich dann noch gemacht und da habe ich mit den anderen noch so, die mir wichtig sind, telefoniert. Und dann wird das irgendwann mal 22 Uhr und dann wisst ich ja Dienstag und so, da muss ich dabei sein. Im Augenblick muss ich nicht mehr jeden Tag um 10 Uhr dabei sein, weil da bei euch ja ein bisschen was im Umbruch ist, so. Ne? Wieso denn? Was ist im Umbruch? Weil ihr mit eurem, wie nennt sich dieses neue Programm da, mit dem, dieses Musikprogramm mehr oder weniger. Es sind da einige Blue Monster so ein bisschen weggefallen. Ach so. Der eine ist im Urlaub gegangen, der andere. Ach so, weil du jetzt jeden Abend eher 22 Uhr hörst, oder wie? Ja. Ja, ist klar. Weiß ich nicht, finde ich auch okay so, muss ab und zu mal was Neues, ist nicht verkehrt. Ja, und dann habe ich dann eine Weile zugehört und dann sind wir jetzt, wo wir jetzt sind. Ne? Ja. Wenn ich das Bedürfnis wieder habe. Also im Grunde ein extrem normaler 1. Oktober 96. Ja, ich bin nicht ganz so kaputt gewesen heute wie sonst. Das ist doch schon mal interessant, etwas weniger kaputt. Mhm. Okay, Manfred, danke dir für deinen Anruf, ja? Prima. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hallo, Susi? Ja? Mensch, hast du aber ausgehalten, oder? War ganz schön lange. Ja. Naja, ich musste jetzt versuchen, den Alltag von Manfred zu klären. Ach so. Das war ja war nicht so einfach, weil davor noch so quasi methodische Bemerkungen gab, die so die Sendung betrafen, Thema und so. So mitgekriegt. Ja, Susi, wie sah denn dein Tag heute aus? Also mein Tag, ja, der war tückisch von vorne bis hinten. Tückisch? Ja, Terror. Also insofern eher ein untypischer Tag. Also nee, nicht so klassischer Alltag. Nee, ist jeden Tag fast so. Bei mir jedenfalls. Also jetzt, wo ich so frei habe und schön lange ausschlafen kann. Was heißt, warum hast du frei? Weil du Ferien hast, oder? Nee, na, Studium fängt da erst jetzt. Ah ja, weil du jetzt genau zwischen Schule und Studium bist. Genau. Ja, das ist ja doch eine Phase, die hat man nicht allzu oft im Leben. Nee, eben drum, sollte man genießen. Ja, und du genießt die auch. Ja, wenn es geht. Ja, und wie sah denn dein Tag heute konkret aus? Also erstmal, sagen wir, 10:30 aufgestanden? Nee, das wäre schön. Pass auf, erstmal spät ins Bett gegangen, war geil, also 2 oder so. Na, das ist bloß das Problem. Gleich die erste Tücke, ich wurde 7 angerufen. Hm. Hatte eine bestimmte Ursache, dass du 2 ins Bett gegangen bist erst? Na, ich habe euch zugehört gestern. Ah ja. Und dennoch abwaschen, naja. Ja. Ach so, ja, abwaschen kann man ja immer erst hinterher, ist klar. Naja, sicher. Ja. Und dann nachdenken und dann ins Bett. So. Ja. Na, pass auf, so. Jedenfalls 5 Stunden Schlaf, richtig schön tief und schön geträumt und angerufen. Ach, was hast du denn geträumt? Hast du was wirklich Schönes geträumt? Ja, na darum ja. Ich meine, wenn mich Leute anrufen, dann ist das gut und schön. Ich werde gerne angerufen. Bloß so mitten, naja, ist nicht so geil. Naja, vor dem 7 werde ich nicht gerne angerufen. Also na, aber jedenfalls tückisch für mich. Da müssen sich die Anrufer schon Mühe geben, dass ich da gerne angerufen werde. Weil es meistens so, wenn ich penne oder so, klingelt immer das Telefon. Mhm. Und das ist dann für mich schon Terror. Weil ja. Schlafen ist irgendwie schön. So, naja, denn... Also ran ans Telefon, wer war denn nun 7? War eine Freundin von mir. Die wollte ich eigentlich heute Abend anrufen. Ja, aber warum... Aber so kann doch keine Freundin sein, was 7 anruft, früh 7. Ich wusste ja nicht, dass ich doch penne. Ach, sonst bist du früh 7, bist du dann schon immer hellwach? Nee. Und munter und an... Nee? Nee. Dann kennt ihr euch nicht so gut. Nee, eigentlich nicht. Nee. Na, aber eben wart noch eine gute Freundin. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Ach, na, kennen wir uns jetzt schon 2 Monate oder so. Und woher kennt ihr euch? Wir waren im Ferienlager als Betreuer zusammen. Ja, und wie oft habt ihr euch gesehen in diesen 2 Monaten? Also ab nach dem Ferienlager? Oh Gott, das weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ah, nicht oft. Also 2-3 Mal? Na, wir waren verabredet. Also noch nicht fest, aber wollte sie denn heute Morgen machen? Mann. Du gehst ja verschwenderisch um mit dem Begriff der Freundin. Naja, ist so. Freundin ist für mich alles Mögliche. Da gibt es für mich einen anderen Begriff, wo denn richtig feste Freunde mit gemeint sind. Da machst du aber keinen Unterschied. Ach so, wie heißen feste Freunde? Schneckchen. Schneckchen? Ja, also wenn du... Oh, da hättest du gesagt, da hat ein Schneckchen angerufen. Genau. Ja, und das Schneckchen heißt Ralf und ist 18 Jahre alt. Nee, Schneckchen gibt es bis jetzt erst einen menschlichen. Männlichen, sagen wir mal. Menschlich. Nee, das ist weiblich. Männlich? Nee, weiblich. Weiblich? Menschlich. Ach so, na warte, rufen bei dir Tiere an oder was sonst? Was? Rufen bei dir sonst Tiere an? Nee, nee, es gibt ja auch Schneckchen, die jetzt nicht anrufen können. Ah ja. Ja. Also hast du eine wirklich richtige Freundin oder jedenfalls ruft früh 7 eine gute Bekannte an oder eine halbwegs eine Bekannte? Genau. Ja. Und das war natürlich Tücke. Ja. Und hast du dann aber die Seelenstärke dann auch, sagen wir, wie man sich das ja so vorstellt, 2 Frauen telefonieren miteinander, dauert bestimmt eine halbe Stunde, dann auch diese halbe Stunde durchzustehen? Oder hast du die versucht abzuwimmeln und dich deinem Traum wieder zu widmen? Nee, ich hab sie wohl ein bisschen abgewimmelt, aber die hatte eh kein Geld mehr, hat sie gesagt. Ah ja, aber das ist ja praktisch, wa? Mhm, auch ja? Gut für mich. Wenn die mit einer Telefonkarte anrufen, wo da 60 Pfennig drauf sind, da freue ich mich ja auch immer. Hm? Genau. Ja, und dann weiter? Na, dann bin ich wieder ins Bett gekrochen. Ja. Wollte ja weiter träumen, ging auch gut. Ja. Los. Naja, dann aufstehen und so und dann musste ich... Wann waren denn aufstehen? Das ist ja doch interessant. Aufstehen war denn 2, also 14 Uhr. Ja. Naja, ja. Ich wollte ja austräumen. Ja, nee, man kann ja auch mal sagen, Schönheitsschlaf und ja, ich bin ja in dem Alter, wo sich, sagen wir mal, meine weibliche Gestalt noch bildet. Nee, ich bin vielleicht 11 oder so dann wach geworden, aber ich habe dann noch so ein bisschen weiter geträumt, so für mich. Ja. Weil dann mache ich ziemlich oft. Ja, aber wenn man 14 Uhr aufsteht, dann kann man ja doch sagen, dieser Tag ist im Arsch, oder? Nee, kam ja noch tückischer. Ah ja, noch tückischer. Genau, weil ich musste nämlich in der Stadt und musste ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin kaufen, für eine andere jetzt. So, und dann... Eine Bekannte, sagen wir, bleiben wir bei Bekannte, oder? Na, wenn du das so möchtest, tut. Ja. Also für eine Bekannte. So, und da habe ich mir zu Hause schon genau überlegt, was ich der kaufen will und hatte ziemlich viele Sachen, die ich auch in der Stadt machen musste noch. Und dann bin ich losgefahren, in der Stadt wusste ich auch nicht mehr. Ja. Da ich 3 Stunden nur dumm rumgerannt, hab mir ja fast einen Wolf gerannt und hab doch nichts gefunden. Ja. So, dann habe ich mich noch irgendwo hingesetzt und überlegt, aber trotzdem nicht eingefallen, ja. War irgendwo doof noch. Ja, in was für Läden geht man denn so, wenn man, sagen wir mal, Geschenke für eine Freundin sucht? Also eher Schmuck, Kosmetik, Mode oder Antiquariate? Also wenn, dann musste, ja, so Antiquariat war eigentlich ganz gut, da habe ich geguckt. Und ja. Na, dennoch so Karstadt. Und dann so ihr Geschenkeshop, wo man so Duftlampen und so eine Sachen kaufen kann? Nee. Sowas nicht? Da, nee. Sowas fängt man dann doch lieber zwischendurch an. Ja. Oder 500 Gramm guten Tees? Na, das dann schon eher, die trinken keinen Tee. Ah ja, dann ist blöde, ja. Na, warum ist bei Kaffee gibt's immer nur Jakobs. Doof. Nee, Kaffee trinkt bei mir Jocki noch. Ja. Tee-Fanatiker jetzt. Ah ja, naja, außer die aber, oder? Ja, die trinkt, oder was trinkt die? Cola? Kasten Cola? Kasten Cola wäre ein tolles Geschenk, ja. Ach nee. Ach nee? So, jedenfalls, pass auf, Tücke eben im Alltag, wieder da unten gewesen, in der Stadt und durfte. Sag mal, darf ich noch mal dazwischen, gibt es eigentlich gute Cola? Nee, wa? Ich hab nur Coca und Pepsi. Weiß ich. Oder? Ja. Das ist ja bei Weinbrand einfacher, da kann man ja doch leichter unterscheiden. Oder Wein oder Tee oder so. Alkohol. Ja, naja, gut. So, jetzt weiß ich wieder nichts mehr, scheiße. So, jedenfalls nach Hause gekommen, kam schon mal die nächste Tücke, und zwar ruft mich nämlich meine Freundin an, also wieder eine Bekannte. Ja. Und naja, die habe ich jetzt eingeladen, weil ich Donnerstag hinfahre und da könnte ich die mitnehmen, wieder hier hoch. Also Magdeburg, wisst ihr? Ja. Und dann sollte sie bis Sonntag bleiben. Tierisch gefreut, weil, na, endlich mal wieder sehen und so. Und 10 Minuten später ruft mich wieder eine Bekannte an und sagt, sie kommt am Wochenende hier hoch. Die hat eine Lehrstelle in Bayern und Wochenende da. Achso, das ist richtig so eine Art Menschenansammlung, Demonstration bei dir in der Wohnung zu werden. Naja, so ungefähr. Ja. Na bloß war eben blöd, weil Wochenende war verplant mit der anderen jetzt so. Mhm. Und jetzt ruft die an und sagt, sie kommt und so. Und jetzt muss ich die Bäden irgendwie unter ihren Hut bringen. Das ist jetzt, also wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe oder wenn ich irgendwas vielleicht solltest du dir einfach vorstellen und sagen, ja, das ist die Martina, das ist Mandy. Das werde ich ja machen müssen, ne? Ja. Die kommen bestimmt auch gut miteinander aus, aber. Ja, na dann ist doch prima. Naja, irgendwo. Ja, dann stellst du dir eine Cola hin und trollst sich deiner Wege. Mit der einen gehe ich ja woanders hin als mit der anderen, wisst ihr? Ach so, vielleicht könnt ihr aber zu dritt irgendwie. Ist nicht. Ja, das war jetzt wieder in einer meiner tollen, bewährten, praktischen Ratschläge, die von tiefer Lebenskenntnis zeugen. Ja, echt, also was du an Lebenserfahrung hast, das bewundere ich so. Aber echt, Hut ab, oder? Ich bin auch immer wieder beeindruckt. Nee, weil du dich auf jeden irgendwie so ein bisschen einstellen kannst. Ich meine, bei dir rufen ja so viele Leute an und jeder hat eine andere. Mensch, Susi, jetzt hör auf. Sag mal, du fängst gleich an, mich zu grüßen. Nee, um Gottes Willen. Das macht nicht. Susi, danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, ciao. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Urf. Urf. Urf. Urf. URF. URF, ist das ein richtiger Name oder ist das also ein Spitzname? Nee, das ist ein richtiger Name. Ja? Hast du eine Ahnung, wo der herkommt? Ja, das ist von Ursus, der Bär. Ursus, der Bär. Ja, genau. Ist ja echt etwas, was man bärischen Vornamen nennt, du. Ja, bärisch ist auch völlig aus der Mode, oder? Das war ja mal doch ein Adjektiv der Hochachtung. So was wie prima, ja, klasse, glaub, super, duft. Wurde durch tierisch bärisch. Ja, aber tierisch ist ja dann doch deutlich verallgemeinernder. Das ist wohl richtig, ja. Gut erkannt. Hm? Und du solltest ja doch ein gewisses Interesse daran haben, dass man wieder bärisch sagt. Ach nein, ich bin froh, dass es den Namen so selten gibt. Ja. Naja, also, gut. Ja, ist ja nun schon fortgeschrittene Zeit, wie ich sehe. Ist aber passiert öfter, weil die Sendung geht ja bis ein. ich sehe bloß gerade, das ist schon 4 nach. Aber na gut, es 4 nach 12. Ach so, ja, richtig. Ja? Das erkenne ich jetzt auch erst. Eigentlich finde ich es ganz schade, dass du das Thema ein bisschen geändert hast, aber naja, ist nicht zu ändern. Ich finde bloß, was ich dazu noch sagen wollte, zu dem ersten Thema nur ganz als Stichwort, dass ich den Alltag an sich als Terror empfinde. Also der Alltag in dem Sinne, dass er immer wieder Kehrt. Ich muss dir da jetzt doch mal ins Wort fallen. Ja. Jetzt reden wir ja nicht über Alltag an sich oder der terroristischen Aspekte des Alltages. Insofern kann man ja irgendwann später wieder nochmal so eine Sendung machen, die sich diesem widmet, und dann war das heute eine ganz gute Übung oder Schulung, ja, sondern versuch einfach mal auf, genau diesen heutigen Alltag, also bis vor 6 Minuten, 6,5 Minuten, 1. Oktober 96 detailliert zu beschreiben. Ja, also die Momente, die gleich bleiben, so wie Alltag eben immer ist. Mhm. Ja, der so aus dem Setzkasten quasi kommt. Mhm. Und dann aber auch so kleine Abweichungen, die diesen Tag dann doch etwas bemerkenswerter machen. Ja, also bei mir gibt es eigentlich in dem Sinne keinen Alltag im Moment, dass er immer wiederkehrt, weil ich im Moment so ein bisschen ungebunden bin. Ich habe keine Schule mehr, ich habe kein Studium oder irgendwas, was in nächster Zeit auf mich zukommt. Ich habe sozusagen Ferien en masse. Ja, aber das hast du ja jetzt schon so seit Sommeranfang eigentlich. Ja, schon und, seit einiger Zeit und deshalb... Ja, und sagen wir mal, ein Vierteljahr... Aber trotzdem bringt jeder Tag doch immer was Neues und das ist eben das Besondere, was an diesem Alltag bringt. Der heutige Tag war nur ganz besonders für mich in dem Sinne, dass, nun gut, das klingt vielleicht ein bisschen ausgelatscht, aber dass halt meine Freundin für ein Jahr ins Ausland gegangen ist und ich sie heute Morgen zum Zug gebracht habe und das ist für mich jetzt im Moment was Besonderes. Ach, das ist ja dann doch eine wirkliche Zäsur, ja? Bis jetzt heran sah ja der Alltag, hat er doch sehr mit deiner Freundin wahrscheinlich zu tun. Ja, ja, sehr, ja? Ja, das kann ich wohl. Ja, und jetzt musst du aber deinen Alltag wahrscheinlich neu definieren. Ja, ja, das ist richtig. Ja, hast du dir da schon mal Vorstellungen gemacht, wie das aussehen soll? Jetzt sagen wir mal so ein Solo-Frühstück, trist oder allein einschlafen? Mhm. Ja, oder keinen mehr haben, mit dem man sich bei den Marx Brothers im Fernsehen bepinkeln könnte? Sicherlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Ja, könntest du vielleicht mal sagen, in welche Richtung deine Gedanken gehen? Das ist ja dann doch interessant. Ja, es ist sicherlich in gewisser Weise auch eine Art von Freiheit, die man dazu gewinnt. Aha, sodass du schon spekulierst, jetzt sagen wir mal auszutesten und möglicherweise zu sehen, ob sich mit anderen Frauen besser Fernsehen oder frühstücken lässt. Nein, das lässt. Ist falsch. Ob ich mit mir alleine besser Dinge erleben kann. Fernsehen kommt für mich leider nicht in Frage oder auch glücklicherweise nicht in Frage, weil ich keine habe. Ja. Aber Dinge zu tun, die mir alleine auch vielleicht Spaß machen. Wann ist denn deine Freundin in den Zug oder ins Flugzeug gestiegen heute? Um 7.20 Uhr. Um 7.20 Uhr, da hast du ja dann doch schon den ersten Tag in völliger Freiheit und Unbeschwertheit genießen können. Naja, noch nicht ganz. Also diese Abfahrt brachte noch einige Komplikationen mit sich. Also es ist sie fuhr von Potsdam in Richtung Mailand und Zugverspätung und bla. Ja, dann lass es 7.50 Uhr werden. Ja, nein, also wir hatten auch noch innerhalb ihrer Zugfahrt kommuniziert, da nämlich ihr Anschluss... Weil bist du nebenher gelaufen oder was? Nee. Wie bitte? Bist du nebenher gelaufen oder was? Nein. Das ist Ende des Bahnsteigs verpasst. Ja, nein. Also ich meinte schon, dass es etwas komplizierter ist, also dass meinen heutigen Tag zu beschreiben, denn... Ja, du sollst ihn nicht werten, du sollst ihn ja wenn dann erstmal beschreiben. Also dann habt ihr noch endlos telefoniert miteinander. Nein, nicht endlos. Es war nur eine Information von ihr, dass sie nicht rechtzeitig in Mailand ankommen kann, da ihr Anschlusszug nicht mehr erreichbar ist. Gut, ist ja so erstmal interessant. Jetzt würde ich aber fragen, wann hatte ich die letzte Nachricht deiner Freundin erreicht? Die letzte Nachricht kam kurz nachdem deine Sendung begann. Ach so. Ja, so dass jetzt dieses Gefühl grenzenloser Freiheit erstmal noch gar nicht so groß da ist oder sich entwickeln konnte. Das wollte ich gar nicht beschreiben. Diese grenzenlose Freiheit schränkt sich natürlich von selbst ein. Ja, weil sie ja immer anruft. Nein, darum nicht. Sondern? Sicherlich, sondern auch aus diesem Grunde, da sie immer noch in meinem Kopf existiert und absolute Freiheit will ich ja nicht provozieren. Ach so, dass die Ketten jetzt möglicherweise noch enger gezurrt sind, weil sie zwar nicht mehr da ist, aber eben im Kopf? Nee, das denke ich nicht. Nee? Nein, das kann ich mit Bestimmtheit sagen, das ist nicht... Na, dann, gut, danke ich dir erstmal für deinen Anruf und würde dir viel Spaß in einer, wie soll man sagen, neu gewonnenen Freiheit wünschen. Ja, vielen Dank. Ja? Schönen Abend dir auch. Ja, dir auch. Tschüss. So, dann machen wir jetzt, hören wir noch kurz ein bisschen, muss ich mal sagen, der Mensch, der hier mit so relativ getragener oder pathetischer oder ernsthafter oder intensiver das ist sicher euer Wahrnehmung überlassen. Stimme spricht es Gottfried Benn, der liest da Gedichte von sich selbst. Ich habe ihn irgendwie vor kurzer Zeit gerade wiederentdeckt und denke, jetzt werde ich alle, wenn ich was wiederentdeckt habe, dann werde ich alle anderen damit terrorisieren. Gottfried Benn und danach nochmal Daniel Johnston. Denk der Vergeblichen. Wenn ein Verzweifeln, der du doch große Stunden hattest und sicher gingst und viele Beschenkungen aus Rausch und Morgenröten und Wendungen unerwarteten dir pflegen konntest. Wenn ein Verzweifeln selbst mit Zerstörung und Endverglimmen aus dem Unergründlichen in seine Macht dich will. Denk der Vergeben, die zarte Schläfe ingen Gesichts, in der Erinnerung Treue, die wenig Hoffnung ließen. Doch ach, schade, springt zu die CD, kann man nichts machen. Dann hören wir jetzt noch nicht Daniel Johnston, sondern PJ Harvey. Von dem neuen Album. Send me. PJ Harvey, Civil War Correspondent, von ihrem neuen Album, das sie zusammen mit John Parrish erstellt hat. Sie hat die Texte gemacht, Parrish die Musik, Dancehall at Lost Point. So, wir telefonieren immer noch weiter, versuchen so eine, rechnet sich nicht, aber Bestandsaufnahme, so ein ekliges Wort, 1. Oktober 96, wie hat er eigentlich ausgesehen, herzustellen? Tag, André, nee, ja. Doch, ja, André. Ja, doch, hier ist er. André, wie sah dein Tag heute aus? Ja, wie sah der aus? Wann aufgestanden? Soll ich dir wirklich sagen? Ja, sonst würde ich ja nicht fragen. Ja, aber um 12. Meinst du, wäre besser, wenn du jetzt 11:30 gesagt hättest? Oder 11? Oder wäre anders, wenn du gesagt hättest, 4:30? Aber ich kann doch die Wahrheit sagen, oder? Ja, aber du hast mich ja eben gefragt, ob du sagen sollst. Hab ich das? Ja. Ach so, Tatsache. Schämst du dich dafür, dass du um 12 Uhr gestanden bist? Nee, mach ich nicht. Aber besonders, also stolz bist du auch nicht drauf? Ja, warum soll ich... Und das nötige Selbstbewusstsein, um einfach zu sagen, ja, ich bin um 12 aufgestanden, fehlt dir aber auch. Mann, André, was ist es denn, was dich so schwer verunsichert? Oder verunsichert hat? Ja. Jetzt hier oder was? Nee, grundsätzlich. Nee, ich meine... Ich bin, dass es dir so schwer fällt, okay, sagen wir mal, über deine Aufstehzeiten zu reden. Meine Aufstehzeiten sind grundsätzlich später als die der anderen. Vielleicht bin ich erst um 13:30 aufgestanden. Susi ist um 14 Uhr aufgestanden. Wer ist um 14 Uhr aufgestanden? Susi. Zwei Anrufe zurück. Was? Du bist so platt, wa? Nee, aber egal. Sag mal, du bist um 12 Uhr aufgestanden. Und wie lange brauchst du jetzt ungefähr, um wach zu werden? So. Nee, ist schon okay. 12, 13 Stunden? Nee, nicht ganz. Geht schon so. Ja, also bist du um 12 Uhr aufgestanden. Mhm. Ja, und dann? Bist du jetzt jemand, der Frühsport macht, kalt duscht, erstmal die Zeitung lesen muss und dann ein Müsli isst? Nee. Ah, bist du nicht? Ich fahr erstmal 20 Kilometer Fahrrad und dann überlege ich mir so, was ich mache. Nee, sag mal. Nee, mach ich wirklich. Ja, ehrlich? Hm? Um 12 aufstehen und dann direkt raus aufs Fahrrad? Ja. Und Zähne putzen davor oder danach? Natürlich davor. Wieso natürlich? Du muss man direkt Fragen stellen. Ist Fahrradfahren tatsächlich eine Tätigkeit, zu der man geputzte Zähne haben muss? Ja, aber ehrlich mal, so ein Fahrradfahren ist gar nicht mal so gut. Das macht wirklich Spaß. Ist gar nicht mal so gut, hast du eben gesagt? Hm, hab ich gesagt. Das macht richtig schlapp. Das macht Kopfschlapp, oder? Nee, auch so. Aber Kopfschlapp auch? Mhm. Ja, Beinschlapp. Ey, ja, André, mhm. Soll ich dir mal jetzt versuchen, also es ist vielleicht eine kurze medizinische Diagnose. Na, mach mal. Und Manfred, der Masseur, würde mir widersprechen und sagen, ja, so reden sie dahin, die Ärzte, stimmt natürlich nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass, sagen wir mal, jetzt um 12 Uhr aufstehen und dann 20 Kilometer Fahrrad fahren, extrem kopfschlapp macht. Glaube ich aber gar nicht so. Zum Beispiel auch die Sprache verlangsamt. Ja, das macht dich jetzt im Moment vielleicht. Weil wir hier nicht ein bisschen gefeiert haben. André? Mhm. Wollen wir mal an einem Tag weiter telefonieren, wo du nicht Fahrrad gefahren bist? Okay. Vielen Dank für den Versuch, ja? Ja, tschüss. Tschüss. Mensch, ein trister Tag in Müllrose wartet. Hi, Tim. Ja, hallo. Ja, hallo. Na, da ist ja aber ein heiterer, junger, energischer Mensch am Telefon. Ja, irgendwann muss man heiter werden. Ich war den ganzen Tag so schlapp, Mann. So, Tim, wie alt bist du? 23? 21. Ach, na, um 2 Jahre daneben geraten. Das ist nicht so viel. War bei 21 sind es 10%. 10% ist zulässig. Ist im Grunde Trinkgeld. Jo. So, Tim, wie sah denn dein 1. Oktober 96 aus? Ja, völlig ungewöhnlich, weil ich bin den ganzen Tag keinen einzigen Schritt vor die Tür gegangen. Das ist für mich super ungewöhnlich, da ich sonst eigentlich voll viel Sport mache, immer raus muss. Und ich fühle mich heute irgendwie so... Naja, man hat nichts getan den ganzen Tag. Ja, und warum hast du denn überhaupt keinen Schritt vor die Tür gesetzt? Ich sitze an der Hausarbeit für die Uni. Fängt ja bald wieder an und ich bin völlig unter Druck. Ah ja, ein klassischer Student? Ja, ein klassischer. Ja, jetzt etwa Mitte Oktober geht die Uni weiter. Was studierst du? Ich studiere Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Oh, das klingt aber voll verlockend. Da ist ja, aber super. Medien, Marketing, sowas. Ja, was wir hier machen, ist im Grunde Gesellschaftskommunikation, oder? Richtig. Ist ja weniger Wirtschaftskommunikation. Richtig, ja. Ja, wie sieht denn ein Thema für die Hausarbeit aus? Ja, das ist zum Thema empirische Medienwirkungsforschung. Da habe ich das Two-Step-Flow-of-Communication-Modell von Laserfeld auf die heutige Werbung angewandt. Weiß nicht, ob du damit jetzt was anfangen kannst. Nee, könntest du mal kurz erklären, weil das Two-Step-Flow-Modell von Communication, Zwei-Stufen-Modell des Kommunikationsflusses. Ja, und wie sieht das aus? Das System ist eigentlich im Prinzip völlig banal. Es gibt Meinungsführer. Ja. Opinion Leader heißen die. Richtig. Ja, aber wenn, dann wollen wir mal sachkundig bleiben. Also auch in der Sprache, ja? Gut. Naja, Opinion Leader ist halt genau das gleiche wie Two-Step Flow of Communication. Man wendet lieber immer die amerikanischen Begriffe an, hört sich besser an. Ja, finde ich auch voll cool. Ja, oder? Ja, Mensch, und, ich kann ja nur hoffen, dass Johnny jetzt zuhört und mich Opinion Leader hat sagen hören. Ja, Opinion Leader Modell, genau das auf die heutige Werbung. Ja. Und im Prinzip... Ja, völlig. Ach so, das heißt, dass man gewissermaßen Manfred Krug hinsetzt und der wirbt für Telekom-Aktien? Eben nicht, mein Manfred Krug ist ja schon wieder eine Berühmtheit. Achso, der ist kein Opinion-Leader? Nicht im klassischen Sinne, das ist ein Testimonial. Ja, Manfred Krug ist ein Testimonial? Richtig, ja. Ach so, was bedeutet er, so ein Zeugnisablegender? Richtig, aber ein Berühmter, den jeder kennt, weißt du? Ja. Ein Meinungsführer muss nicht unbedingt... Ja, aber der gewissermaßen antritt wie ein Prolo, wie ein Mann von der Straße, einer von uns, du Manne. Und wenn der Aktien kauft, kauf ich auch Aktien. Ganz genau, ja. Ja? So funktioniert. Ah ja. Und ein Opinion Leader hieße dann jetzt doch eher Weizsäcker kauft Telekom-Aktien. Nein. Auch nicht. Ne? Wer ist denn heute Opinion Leader, so zum Beispiel? Ja, das sind die kommunikativ aktiveren Menschen einfach. Die ihre Meinung anderen kundtun und sie zu überzeugen. Achso, wenn man jetzt zum Beispiel in der Bild-Zeitung auf Seite 2 immer so Kurzkommentare schreibt. Sowas, genau. Ja, und dafür sorgt, dass jetzt ungefähr 500.000 Leute halbwegs das Gleiche denken. Dann ist man Opinion Leader. Ja, aber nicht unbedingt der Beste. Ich meine, da wird viel Mist geschrieben. Ach so. Und Opinion Leader, natürlich verbreiten sie teilweise auch Mist, aber es geht hier um Opinion Leader, die... Ja. Welche Art müssten die Opinion Leader denn sein, dass sie, sagen wir mal, welche Art oder so was für eine Charakteristik müsste ein Opinion Leader sein, der dir Werbung verkaufen könnte? Oh Mann, darüber habe ich mir noch gar nicht nachgedacht. Nee, sag mal so eine Adresse. Also eher Harald Schmidt, Arabella Kiesbauer oder sagen wir mal Jürgen Feigl von der Tagesschau oder wie heißt der? Manfred Werner? Manfred Krug. Nee, ja. Ulrich Wickert. Ulrich Wickert? Ja. Von denen wahrscheinlich noch am ehesten. Ja? Da würdest du dann auch zu UB greifen. Zu UB, ja, von Arabella Kiesbauer. Nee, von Jürgen Wickert empfohlen. Ja. Gut. Ach, da hast du den ganzen Tag rumgelungert? Gesessen und dahingesifft, ja. Und jetzt gewissermaßen eher aus den Fingern gesaugt oder fremde Bücher verhackstückt? Beides. Viel zu sehr. Ja, wie man das so macht, so ist im Uni, Bücher zitiert, ja. Ja. Wann bist du aufgestanden? Um 1. Nein, du musst ja echt nochmal Student sein. Und wann hast du den Computer angestellt? 3:30 so? Nö, das ist schon gleich danach. Deswegen, ich habe erst um 6 Uhr abends eigentlich geduscht und Zähne geputzt. Ja. Man steht da unter dem Druck, fertig werden zu müssen. Und dann setzt man sich eben gleich nach dem Aufstehen, bevor man irgendwas anderes macht, ran am Computer und schießt los, ja. Ja, und wie lange hast du dann so quasi ohne größere Unterbrechung am Computer gesessen? Na, eigentlich war die längste... Zeit, die ich ohne Unterbrechung am Computer gesessen habe, so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Nee, ich meine so ohne größere Unterbrechung, dass es dazwischen immer Unterbrechungen gibt, dass ich glaube, ich auf Klo und Kaffee trinken. Vor einer Stunde habe ich geackert. Ah ja. Ja. Ach schön. Das ist aber ein Tag, wie er bei dir eigentlich nicht so im Tagebuch steht. Ne, ich jetzt in letzter Zeit schon, ja. Sondern eigentlich, aber ansonsten schon eher raus, erstmal ins Fitnessstudio. Richtig. Wirklich? Ja. Finde ich immer toll. Aber viermal die Woche. Ja. Ja, man muss sich ja irgendwie ablenken. Kann man denn nicht zu Hause auch Liegestütz machen, sagen wir mal, und Rumpf beugen? Ja, aber... Und ein bisschen Seil springen? Vielleicht so in der Ecke des Zimmers? Ich war jetzt ein Jahr lang bei der Bundeswehr gerade. Ah ja. Bin ich auch nicht der ganz ordinäre Student, der das durchzieht. Und jetzt fehlen dir ein bisschen die Gewaltmärsche, oder was? Nee, ach, die gar nicht. Ich war da in der Sporthalle, Hallenwart, und hatte eben das Fitnessstudio direkt vor der Tür. Ja. Hab halt jeden Tag da Fitness gemacht. Ach so. Geh da jetzt immer noch hin, ja. Ja, und aber stellt man nicht ein bisschen mit, vielleicht dann, wenn man das so konsequent macht, mit Beunruhigung fest, dass sich, sagen wir mal, der eigene natürliche und schon relativ wohlgeformte Körper dann doch eher so die Ungestalt von Arnold Schwarzenegger annimmt? Nee, so weit ist es noch nicht. Nee? Nee. Also so, dass du jetzt, sagen wir mal, noch den Arm beugen kannst, ohne dass jetzt so völlig idiotisch so die Blutadern da raustreten. Nee, die treten noch nicht ganz raus. Ja. Allerdings habe ich keine Kondition mehr. Ja. Die lässt dann zu wünschen übrig. Ach, wieso, bitte? Naja, wenn man immer so auf... Ach, weil das alles so auf Optik geht. Richtig, richtig. Ja, man kriegt die Kohlen nicht mehr die Treppe hoch, aber sieht super aus. Darum geht's, genau. Ach, na, das ist doch aber deprimierend, findest du nicht? Na, sag mal, ich habe eine gewisse Basis, eine gewisse Grundkondition, die reicht mir aus, ja, um mithalten zu können. Und für wen machst du das jetzt? Also, das wird ja nicht, für wen machst du das? Das läuft dann sicher nicht darauf hinaus, dass du dich jetzt abends selber vorm Spiegel stellst und deinen gestählten Körper, also wenigstens optisch gestählten Körper musterst. Nee, das sondern nicht. Du gehst schon davon aus, dass du, sagen wir mal, Frauen beeindruckt. Nee, ich muss leider feststellen, dass die meisten Frauen darauf gar nicht stehen. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Ach so, ja, mit denen kann man besser über Opinion-Lieder reden. Das ist auch weniger. Oder Two-Step-Flow-Communication. Genau das, ja. Ja? Nee, auch nicht? Ja, es gibt doch, die Frauen, mit denen man sich darüber unterhalten kann, sind eigentlich ganz angenehm. Ja. Angenehmer zumindest als die, die auf großen Muskeln stehen. Aber bei denen nutzen dann die Oberarme wieder nichts. Richtig. Ja, insofern ist ja völlig vergeben, der Liebesmühle. Du kriegst die Kohlen nicht mehr hoch und siehst eigentlich, sagen wir jetzt unter praktischem Gesichtspunkt, eher scheiße aus. Nee. Naja doch, hast also du doch eben selber so dargestellt. Ich bei mir nicht. Die Frauen raten einem ab, weiter. Sag mal, wir hatten da hinten gehustet im Hintergrund. Wir hatten da gehustet. Das war doch aber keine Frau. Nee, das war Basti. Einer aus dem Fitnessstudio? Nein, einer von der Bundeswehr. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja jetzt aber doch ein trister Blick ins deutsche Wohnzimmer. Nee, Kinderzimmer. Kinderzimmer? Kinderzimmer. Ach nee, ich warte mal, ich muss verbessern. Basti sagt gerade, er ist BWL-Student. Zukünftiger. Ja. Fängt jetzt auch an. Wir haben beide die Bundeswehr zusammen. Ja. Und sag mal, wie viele Liegestütze schaffen würde der so aus dem Stand schaffen? Basti schafft 50. 50? Aber nicht aus dem Stand, ja. Nee, da muss er schon mit dem Körper wahrscheinlich, also jedenfalls mit dem Oberkörper. Genau, ja. Mit der Nasenspitze auf dem Boden. Mensch, dann danke ich euch ja doch für dieses erhellende Telefonat. Ja, danke auch. Guten Abend. Ja, von wo aus hast du jetzt angerufen genau? Berlin-Klado, ganz genau. Berlin-Klado, wo ist Klado? Klado ist in Spandau, direkt ganz unten links. Ach, Klado ist in Spandau. Spandau kenne ich. Ja. Da war ich schon mal. Na ja? Super. Hast du... Ach ja, pass auf, ich muss dir von Basti noch sagen, das ist die Hölle, bei euch überhaupt mal durchzukommen. Warum nimmt denn da keiner ab? Ja, weil ich hier der einzige Abnehmer bin. Ach, du bist der Einzige? Ja. Naja, siehst du mal, das ist quasi Trichter-Communication. Was heißt ein Trichter auf Englisch? Ja, am einen Ende ist nur einer. Es ist einfach. Und am anderen nach außen hin weitet sich das. Da sind 8 Leitungen. Ah ja. Ja, und wenn die besetzt sind, dann ist besetzt. Aber wenn ich jetzt mit ihm rede, dann klingeln dann jetzt... Dann braucht man gar nicht erst anzurufen. Naja, doch schon, natürlich. Weil man hat ja die Chance, dann ranzukommen. Jetzt klingeln aber 7 Leitungen. Und ich kann jetzt aber nur wieder einen nehmen. Mhm. Und aber jetzt muss ich sowieso erstmal Musik spielen, weil gleich die Nachrichten kommen. Und außerdem, weil auch wichtig ist, dass man Musik spielt. Richtig. Das ist nämlich the third step of communication. Alles klar. Tschüss. Dann mach das. Tschüssi. Daniel Johnston. Hör schön hin, junger Student. Daniel Johnston ist ganz, ganz großartige Musik. Ich weiß nicht, ob er halt Frauen beeindrucken kann. Dann würde ich doch eher auf Bizeps setzen. Daniel Johnston. Start each day with sun go down on your grievance. Don't let the sun go down on your grievance. Everybody, respect love of the heart over lust of the flesh. Woo! Sing it. Do yourself a favor. Become your own savior. And don't let the sun go down on your grievance. Johnston, 0 Uhr 33 inzwischen. Fritz, Kurzinfo. Dialog. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist am späten Abend in Washington mit Palästinenserpräsident Arafat zusammengetroffen. Einem israelischen Sprecher zufolge weigerte sich Netanyahu erneut, einen Termin für den Armeeabzug aus Hebron im Westjordanland festzulegen. Friedenskundgebung. 50.000 Israelis demonstrierten am Abend in Tel Aviv gegen den harten Kurs von Premier Netanyahu. Sie forderten ihn auf, den Nahost-Krisengipfel nicht scheitern zu lassen. Aktionstag. Fast 150.000 Metaller protestierten in Deutschland gegen die geplante Lohnkürzung bei Krankheit. Betroffen war vor allem der Daimler-Benz-Konzern, der das neue Gesetz als erster großer Metallarbeitgeber ab sofort anwenden will. Drohbrief. Das Schreiben einer rechtsextremen Gruppe hat in Österreich Bombenalarm ausgelöst. Die Terroristen kündigten 8 Anschläge an. Als mögliche Zielperson wurde auch Bundeskanzler Vranitzky genannt. Sport. In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals gab es am Abend folgende Ergebnisse. Hertha BSC Stuttgart nach Elfmeterschießen 4:5, Düsseldorf-Hamburg 1:4, Hannover-München 1860 2:4, Waldhof-Mannheim-Freiburg 0:1, Schalke-Bochum 2:3. Wetter. Nachts Regen um 10 Grad am Tage im Fritz-Radio-Land, wieder regnerisch um 12 Grad. Verkehr. Zunächst ein Hinweis vom Deutschen Wetterdienst. Bei Dauerregen verbreitet Gefahr von Aquaplaning in den südlichen Teilen vom Land Brandenburg. Berlin-Neukölln, Autobahn A102 und A100 von Gradestraße Richtung Kreuz Schöneberg. Zwischen Gradestraße und Oberlandstraße Sperrung von 2 Fahrstreifen wegen Bauarbeiten. Die Baustelle ist im Kurvenbereich. Bitte Vorsicht bei der Annäherung. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Jetzt ist es 0 Uhr gleich 35. Leben auf dem Mars und ein Lauschangriff aus dem All. Augenzeugen berichten von solidem Science-Fiction. Höllischem Horror. Und entkleidender Erotik. Hörspielkino unterm Sternenhimmel. Ein Lauschangriff aus dem All mit Hörspielhits der ARD. Vom 27. September bis 13. Oktober im Planetarium am Insulaner Berlin. Alles weitere im ORB-Videotext, Tafel 518 oder telefonisch unter 0331 für Potsdam 71 0020. Hörspielkino unterm Sternenhimmel. Bei Wenn Radio auf dem Mars, dann Dr. Fritz. So, wir machen hier aber erstmal weiter. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach, Mann, ich habe mich eben von Matthias Kerkhoff vergattern lassen, doch nochmal die Telefonnummer zu sagen. 74 81 110 in Potsdam. 74 81 110 in Potsdam. Wir haben noch eine knappe halbe Stunde Zeit, miteinander den 1. Oktober 1996 in all seiner Alltäglichkeit zu beschreiben. Hier erst nochmal PJ Harvey von ihrer schönen, sehr künstlerisch ambitionierten neuen Platte. Arschlochbemerkung gewesen von mir, wieder künstlerisch ambitioniert. Pff. Platte. Texte von ihr und Musik von John Parrish. Also eigentlich keine PJ Harvey-Platte, sondern eben eine Polly Jean Harvey-Platte. So. Hi Gregor. Ah, hier, hi Gregor. Tach. Jetzt eine Kurzbeschreibung deines 1. Oktober 1996. Na, straff durch. Wie bitte? Na, ich hab die Hälfte verschlafen, würde ich sagen. Des Tages heute? Ja. Weil also Ferien sind. 4 Stunden habe ich noch mitgekriegt und dann was? Bin ich eingeschlafen. Und dann um, weiß ich nicht, gegen 12 oder so wieder aufgewacht. Ja, also im Grunde hast du nichts zu erzählen. Na doch. Eben ist nämlich genau vor einer halben Minute ist meine Katze wiedergekommen, die nämlich vorgestern abgehauen ist. Ja, also dieses Ereignis wird jetzt gewissermaßen dir diesen 1. Oktober verunalltäglichen und quasi mit veredeln. Ja. Ja? Passiert ja nicht jeden Tag, dass einem die Katze wiederkommt. Na, bei unserer Katze kommt es schon öfter vor, dass die mal so einfach abhaut. Ja, abhaut schon, aber kann ja nicht jeden Tag immer wiederkommen. Also wenn sie jeden Tag wieder käme, dann wäre sie ja nicht mal einen Tag abgehauen. Ja, und nicht mal einen Tag abgehauen ist ja im Grunde ja nicht abgehauen, sondern wenn sie jeden Tag kommt, ist er immer präsent. Richtig. Ja, so dass das gewissermaßen der ungewöhnliche Aspekt deines heutigen Alltages war. Ja. Gregor, ist das nicht toll, wie ich dich jetzt, sagen wir mal, auf so einen Punkt in deinem Alltag gebracht habe, der dir selber vorher ja nicht so bewusst war? Also jedenfalls in seiner Wertigkeit? Wie bitte? Ja. Ist toll, oder? Danke. Ja, kannst du dir, also steht dir auch frei zu sagen, ey, das ist echt toll. Ja, das ist echt toll. Ja, ich meine, es muss nicht sein. Das macht sonst natürlich den Eindruck, dass ich dir jetzt hier was in den Mund lege. Aber wenn du jetzt ganz freiwillig so sagst, ey, ist echt toll, dann kommt das, wenn das spontan rüberkommt, dann beeindruckt das natürlich auch andere Anrufer. Und mich auch. Ja, dann sage ich das mal bei einer anderen Gelegenheit. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, Gregor. Tschüss. Hallo, Dirk. Ja. Tag. Tag. Wie soll denn dein, könntest du versuchen, jetzt irgendwie radikal zusammenzustreichen und versuchen, sagen wir mal, die wirklich grauen Eckpunkte dieses 1. Oktobers als Alltag zu beschreiben und dann aber vielleicht auch so, sagen wir mal, die kleinen, so eine kleine Perle, die diesen 1. Oktober dann doch anders aussehen lässt als andere Alltage, zu beschreiben? Naja, also eigentlich begann eigentlich schon mit dem. Also Dirk, du kannst so sagen, dass du es nicht kannst. Naja. Also ich muss erstmal mit dem beginnen, was nicht Alltag wäre. Nee, erstmal mit dem, was Alltag ist. Ja, damit ja. Der Alltag in seiner ganzen Tristesse und Grauheit ja. Jetzt plastisch vor unsere Augen tritt. Naja, weiß ich nicht. Es sind ja immer so Sachen, die einem so ein bisschen nerven, immer wenn man zum Beispiel ja nichts weiter zu tun hat und irgendwie den Fernseher anmacht und dann da hängen bleibt und so und sich irgendwelche Müll anguckt. Das ja. Ist so toll. So sehen deine Tage aus gewissermaßen. Fernseher an, Müll hängen bleiben. Oft, ja. Ja, gut. Und dann gibt's aber auch lichte Momente. Stromausfall. Nee. Nee. Also ich kann ausmachen. Also ich meine, ich habe zum Beispiel, also war heute schon von 12 bis 3 Uhr, von 0 bis 3 Uhr wach, ne? Und dann bin ich um 8 auch aufgestanden morgens. Und das ist jetzt, was dich dann den Rest des Tages mit Stolz erfüllt hat, dass du schon mal von 0 bis 3 Uhr wach warst und trotzdem um 8 Uhr aufgestanden. Ja. Und ich sag mal, ich versuche so eine Art flexibles Schlafen einzuführen bei mir. Ein was? Fiktives Schlafen? Ja. Ah ja, das ist ja Fernsehen eben, oder? Nee, es ist ja eben nicht, dass man immer wach bleibt und dann morgens nicht aus dem Bett kommt. Also das mag ich eigentlich nicht so unbedingt. Sondern was magst du? Naja, wenn der Tag ein bisschen anders beginnt, nicht so ruflich und dann ja. Den Tag schon verschlafen. Wie sieht ein schöner Tagesbeginn aus? Naja. Da ist ja so eine Stimmung, als dass man jetzt sagt, ist so ein bestimmte ja. Situation. Dirk, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Was? Tschüss. Ja. So, ich glaube, jetzt bin ich ja also, junge Männer können ja doch, sagen wir mal, in so einer Ballung relativ deprimierend wirken. Von daher habe ich mich jetzt entschlossen, hier mir unbedingt eine Frauenstimme rauszusuchen. Hallo? Hi. Aber da klappt's aber auch gleich auf Anhieb. Das freut mich ja. Tag, wer bist denn du? Nein, nur hier ist der Mistake. Ach Gott, nen Depp. Und ich habe ihn für eine Frau gehalten. Mein Lieber. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja? Ja, ich bin's, Dennis. Hey Dennis, tut mir leid, jetzt muss meine Frauenstimme ran. Hallo, wer bist denn du da? Ja, tut mir leid, auch keine Frauenstimme. Ach Mensch, das ist aber deprimiert, wa? Ja, für mich persönlich, ja. Für dich? Dann setze ich dich hier auf die Warteschleife, okay? Oh, ich danke dir. Weil du bist so charmant gesagt hast, dass es dir leid tut. Hallo, wer bist denn du da? Ich bin ein Kerl. Ah, tut mir leid. Hallo, wer bist denn du? Hier ist die Tilly. Ach, Tilly. Hallo? Hallo? Ja, Tag. Hallo. Hallo? Ja, Du willst mir nicht weismachen, dass du eine Frau bist. Also wenn, dann könntest du höchstens sowieso versuchen, mir weiszumachen, dass du ein Mädchen bist. Aber selbst das würde ich dir nicht abnehmen. Nee, ich bin Junge. Gut, mein lieber Junge. Kennst du ja bisher, Freddy, ich bin Junge, komm bald wieder, ja. Ich muss jetzt erstmal Schluss machen, weil ich eigentlich eine Frauenstimme suche. Ach so. Ja, das ist bitter, oder? Ja. Ach, schon wieder das falsche Geschlecht. Ach, Mist. Hallo? Ja, gleich jemand sinnvollerweise aufgelegt. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hi, ich bin Marcel, ich bin auch bloß ein Mann. Ach, das kommt man sich manchmal blöd vor als Mann, oder? Ist doch jetzt eine klassische Situation, wo du wahrscheinlich lieber eine Frau wärst. Ja. Marcel, tut mir leid, naja, aber für eine Viertelstunde schon, oder? Wäre das sowieso mal interessant. Findest du nicht? Denkst du nicht, dass es bei Frauen drinnen ganz anders aussieht als bei Männern? Auf jeden Fall. Ja, bei außen ja sowieso. Aber wobei außen nähert sich ja unter Umständen auch relativ schnell an. Aber drinnen, glaube ich, da finden die wirklich gravierenden Unterschiede statt. Aber ganz anders. Und wir als Männer, glaube ich, können das auch ja nicht so verstehen. Wir können das überhaupt ja nicht verstehen. Das stimmt. Ja, ist wahrscheinlich irgendwie weiter weg als Nepal. Sicherlich noch weiter, ja. Noch viel, viel weiter. Viel, viel. Okay, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Okay, tschüss. Danke, tschüss. So, hier sind ein paar Neuzukömmlinge, da könnten wir hoffen, dass es eine Frau ist. Hallo? Hallo? Ja, wer bist du? Wieder mit mir sechs. Sag mal. Ja? Depp, du machst dich ja zum dazu selber, oder? Ja. Ja, willst du jetzt eine halbe Minute Gelegenheit haben, dich hier voll, also ohne, dass ich jetzt irgendwas dazu mache, voll nochmal richtig voll deppenmäßig zu präsentieren? Wobei, ich glaube, du brauchst ja keine halbe Minute. Das schafft er ja in 10 Sekunden. Hut ab, du. Hallo? Hallo? Auch keine Frau. Hallo, wer bist denn du da? Auch keine Frau. Ach, Mensch. Ja, scheiße, ey. Kinder, sag mal, ist das hier ein Männersender oder was? Hallo? Du, Kuckuck, ich bin aber auch keine Frau. Ach, scheiße, oder? Schön, wert gewesen. Klang sympathisch, die Stimme. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Kuttner, hier ist Sebastian. Ich bin leider auch ein Typ. Mensch. Also offensichtlich hat meine Ausstrahlung doch enorm gelitten. Hallo, wer bist denn du, oder? Hier ist nochmal die Tilly. Ach, Tilly, das bringt's jetzt nicht. Hallo? Hallo, hier ja. Ist eine Frau. Da ist eine Frau! Ja, ich habe gerade deine Sendung gehört und ganz verzweifelt klangst du. Da habe ich mir gedacht, der muss jetzt mal anrufen. Naja, verzweifelt klang ich nur, weil ich jetzt irgendwie hier von jungen Männern überschwemmt. Ja, genau, hab ich meine, gehört. Davon würdest du vielleicht eher träumen, aber für mich ist es doch manchmal eher so eine Art Albtraum. Wobei bei Männern reicht eigentlich auch einer, zwei, drei, oder? Ja, eigentlich. Ja? Aber so gebündelt 12 sind irgendwie zu viel. Ja, stimmt schon. Ja, ein netter fürs Kino, einer zum Unterhalten und über den dritten reden wir jetzt nicht. Okay. Oder ein Handwerker wäre noch gut. Also zur Not viere. Bitte? Also zur Not 4 Männer, sag ich. Aber ein Handwerker muss dabei sein. Ja, das finde ich auch. Ja? Ja. Der mal zur Hand gehen kann. Ja. Hast du denn jetzt, wenn du jetzt mal den Regenbogen deiner Männer da überschaust, wie viele sind denn jetzt so präsent in deinem Leben? Weder ein Handwerker, noch einer fürs Kino. Doch, fürs Kino habe ich schon einen. Aber einen netten Handwerker suche ich noch. Ja? Gleichzeitig, der mal ein Gedicht vorliest. Ein nettes. Ach, ein Gedichte lesender Handwerker. Mhm. Ja, Mensch, schön. Ben ist tot. Der war, also nur Handwerker war nicht, aber immerhin ein Arzt. Wer? Gottfried Ben ist tot. Der war ja, also nicht Handwerker, aber der war Arzt und konnte schöne Dichte vorlesen. Ja, das stimmt. Und schöne Gedichte hat er auch geschrieben. Ja. Darauf wagt man ja überhaupt nicht mehr zu hoffen. War, dass Männer heute noch tolle Gedichte schreiben können? Geht schon noch, glaube ich. Ja, hast du schon immer mal so Gedichte geschickt bekommen? Einmal einen von Gottfried Benn. Aber das war so erschreckend. Aber da war er noch am Leben. Ja, aber nicht von ihm, weißt du. Also, ja, dann ist ja die Enttäuschung doch groß, oder? Ja. Da hast du doch Brief aufgerissen, dachte, Mensch, der Ben schreibt mir, woher kennt der mich eigentlich? Ist aber toll, dass er mir ein Gedicht schickt. Ja, habe ich gedacht. Ja, und dann war doch von Rolf. War gar nicht der Ben. War ja nicht der Ben. Ach, das ist ja dann doch ärgerlich. War ich ziemlich enttäuscht. Ja. Mensch, wie heißt du denn eigentlich? Habe ich dich schon nach deinem Namen gefragt? Nee, wa? Nee. Ich war ja sofort hingerissen von dieser Weiblichkeit deiner Stimme. Ist sie so weiblich? Ja, ist deutlich zu erkennen. Ja, okay. Ja. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Nee, ja. Sag mir trotzdem nochmal deinen Namen, weil ich habe wieder dazwischen gequatscht. Warte, du musst warten. Siehst du, du musst warten, bis ich die Pause gemacht habe. Denn wenn ich selber rede, kann ich selber ja nicht hören. Pause. Silke. Silke, hi Silke. Hi. Wie sah denn dein Alltag heute aus? Ich bin aufgestanden, erst um 2:30, weil ich gestern Umzug gemacht habe. Sag mal, hier rufen aber nur Spätaufsteher an. Nee, das stimmt nicht. Also sonst stehe ich immer ganz pünktlich um 9 Uhr auf. Um 9 Uhr? Ja, jetzt sind doch noch Semesterferien und da genieße ich das noch. Das heißt natürlich, dass du auch eine Studentin bist. Ja. Ich meine, Semesterferien sind ja an sich, aber das sind ja diesmal Semesterferien für dich. Genau. Ja? Mhm. Für mich ja nicht, zum Beispiel. Weil du kein Student bist. Weil ich kein Student bin. Stimmt. Aber egal, ob ich Student bin oder nicht, sind ja trotzdem Semesterferien. Ja, also habe ich... Ist toll, war wie sowas gleich so eine philosophische Dimension gewinnt. Ja. An sich, für sich, an und für sich. Geht so, wa? Geht so. Was studierst du denn? Jura. Aber da hat man doch aber einen Sinn für die präzisen Unterscheidungen und klare Formulierungen, oder? Ja, sollte man haben, ne? Ja, wie würdest du denn als Jurist Alltag definieren? Ich meine, es gibt...